wissen. Ja. Machen wir mal ein, reden wir mal ein. Ja, Test, Test, 1, 2. Hörst du? Ja, ich höre mich. Ja? Ja. Hörst du die auch? Ja, ich höre mich auch. Ich höre mich auch, gut, okay. Ich höre, ich höre. Du bist am lautesten. Ja, ich habe ein bisschen wichtig. Du bist der Motorrad. Oh, jetzt haben wir unseren Werbe. Oh, scheiße. Warte. Wir machen. Ultraschall liegt ja noch mein Problem. Ultraschall ist damit immer aufnehmen. Okay. Und unser Audio-Interface ist ein Zoom R16. Aha. Der Spurrekorder. Das haben wir das letzte Mal auch schon verwendet. Das letzte Mal haben wir allerdings Yosemite gehabt. Ah. Auf dem Apple Mac. Ah, und das ist auch ein Aufnahmeprogramm. Nein, Yosemite ist eine Distribution vom Operating System von Mac. Also praktisch Windows. Auch. Okay. Und ich habe jetzt abgedatet auf Windows 9, nur halt Mac Windows 9 sozusagen. Das heißt El Capitan. Ach, das ist das nicht mehr drinnen. Und jetzt sagt mir Zoom, dass es. Sie probieren noch aus, ob das funktioniert. Die Kompatibilität zwischen Gerät und Computer. Und beim Installieren vom Treiber hat er gesagt, es ist der Mac-Crash. Und dann hat er gesagt, nein, lieber nicht. Und da haben sie, dann tun wir defensiv. Ja, tun wir einfach ohne dem. Und fangen wir einfach so an. Jetzt haben wir natürlich die ganzen geilen Features nicht von Ultraschall. Das ist ja traurig. Jetzt müssen wir ganz normal aufnehmen. So wie wir das letzte Mal auch gemacht haben, mehr oder weniger. Okay. Und dann muss ich halt im Nachhinein die Kapitelmarken setzen und so. Also wir nehmen das jetzt so auf eine SD-Karte und ich importiere das dann in den Computer. Für euch macht es keinen Unterschied, aber ich kann weniger spielen währenddessen. Na und Kapitelmarken, wie geht das mit den Kapitelmarken? Ist das irgendwie? Ja, dann im Nachhinein muss ich das setzen, leider. Der Peter und die Ilvi haben gesagt, sie können nämlich springen mit diesen Kapitelmarken. Ja. Das ist total cool. Super, ja. Haben sie gesagt. Aber ist das automatisch? Kannst du automatisch eine. Zack. Ich kann, ja, mit dem Ultraschall kann ich dann mal einfach schieben und dann kann ich eintippen Geld und Glück und dann ist es die Kapitelmarke. Das ist schön. Ja, voll super. Ja. Da habe ich dann auch einen Einspieler, wo ich dann einfach auf Intro drücken kann. Auf Fahrspielmusik oder auf sowas und du spielst das ein, was ich. Das geht aber nicht, jetzt müssen wir es auch. Das geht machen. Jetzt leider nicht wegen dem Scheiß. Jetzt müssen wir die Zeit aufschreiben, oder was? Jetzt reden wir einfach drauf los und beim Schneiden wird dann halt zum Nachhinein. Das geht eh alles. Macht keinen Unterschied in Wirklichkeit. Hast du mir da ein bisschen mehr Seil gegeben? Seil vom Kabel? Was bist du das, oder? Ja, weiß ich nicht. Nein, braucht nicht viel mehr, passt das so? Ja, gut. Also, Biene, erzähl mal ein bisschen, was essen wir heute? Heute gibt es Bio-Honig-Waffeln, Obstwaffeln, Hawaii-Früchte, glaube ich, sind das. Ja, das sind die Hofer-Triple-Chocolate-Cookies. Hofer-Triple-Chocolate. Triple-Chalk heißt das. Ich glaube, das ist moderner, wenn man Triple-Chalk sagt. Okay. Und dann sind da irgendwelche so Vulkan. Hansi. Jetzt zurück zum Ursprung von Vollkornkäse. Aha. Dann Tee aus der Apotheke, der die Farbe verändert. Oder? Am Anfang lila und dann wird auf einmal gelb. Brusttee. Dann wachsen die Brüste. Busen. Und so schnell die da wieder ausschauen. Und dann gibt's noch, was trinkst du, Tom? Ice Cold Lemonade. Yeah. Kennst du die Band Dead by Chocolate? Die singt dieses Lied. Das Lied kenne ich nicht. Ohne Leid. Na, ich sag das jetzt nicht, was in meinem Kopf ist. Ja, trinkst du Tonic. Ich auch. Und Busentee. Und daneben gibt's noch Tantumwerde. Besser als Flusentee. Ja. Und die Biene hat den Busentee schon immer auf meinem Teppich verschüttet. Ich meine, könnte aber sagen, die Katze hat ihn geholt. Könnte man sagen. In leckerem Geruch. Ja, ja. Hör mal. Sie ist weicher als der Schmelz, kostbaren Zähne. Perlenweiß poliert sie den Zahnschmelz, erhöht und erhält so seine natürliche Schönigkeit. Die gute Zahncreme, Sarx, Calodont. Schönere Zähne. Schönigkeit. Schönes Wort, oder? Schönigkeitswort. Genau. Uns ist nämlich allen wichtig, dass alle gesunde Zähne haben. Genau. Das ist unser Sponsor von heuer. Heute. Heuer. Ich bin so ein mieser Moderator. Für das ganze Jahr. Der Sponsor ist das ganze Jahr. In Ruhe. Ich bin auch immer so durch den Wind, weil das mit dem Aufnehmen nicht funktioniert. Tag heuer hat eine neue Uhr ausgebracht. Kostet Stimmt. 1700 Euro. Ich hab's auch gelesen. Mit einem Android. Gemütliche Geschichte kann ich mir nie leisten. Wohl. Ist bald ausgestattet. Meine Uhr hat 25 Euro gekostet. Okay. Hab's aber auch noch 4 Wochen schon zur Reparatur tragen müssen. Ich hab keine Uhr. Generell ist Tag heuer eine teure Marke. Ja. Aber ich glaube, das ist eine falsche Sache, sich sowas anzufangen. Ne, die Leute, die auf dieser Präsentation waren, von der Tag heuer auf Uhr. Der was? Auf der Präsentation. Aha. Haben alle 2 Uhren tragen. Was ist eine Präsentation? Ja, von der neuen Uhr, von der Tag heuer Uhr. Und du warst du dort? Nein. Im Fernsehen gesehen. Das habe ich im Internet gesehen. Ach so. Im Internet, da gibt es alles. Und die haben alle 2 Uhren, aber es gibt ja 2 Handgelenke, also ist es vollkommen berechtigt, dass man 2 Uhren trägt. Männer, Frauenmodell. Keine Ahnung. Naja, was kann man machen damit? Naja, vielleicht auch. Was hat die? Auch so eine elektrische und eine mit normalen Zeiger. Und eine James Bond Uhr. Und eine James Bond Uhr. Wo ein Auto. Und eine MacGyver Uhr. MacGyver. Naja, die da noch irgendwas kann. Die da noch zusätzlich Zahnstocher oder so drinnen ich hat. Ich habe meine Armbanduhr seit 2001. Und ich habe mir damals was sehr, sehr Teures gekauft, dass ich mir gedacht habe: Na Scheiße, die 100 Euro ist jetzt auch wurscht. Ja. Und jetzt habe ich es noch immer. Und. Eine schöne Uhr. Ja, ja die hat so gewölbtes Glas, total schaut schon sehr, sehr gut aus. Zeitlos elegant. Ja, ja. Aber wenn die kaputt geht, dann werde ich mir keine neue mehr zulegen, weil ja. What for? Ich habe, glaube ich, schon seit... Außerdem stinkt das Lederband immer so nach... Ich habe locker seit 10 Jahren keine Uhr mehr. Die letzte Uhr, die ich mir gekauft habe, war 2007, glaube ich. Mhm. Weil da habe ich nämlich eine Digitaluhr gebraucht mit Stoppuhrfunktion fürs Arbeiten. Aber und wenn du ein Camp machst, dann tust du, als hättest du eine Uhr, malst deine auf. Uhr, ja. Ich mag keine Uhren. Ich kriege aber regelmäßig von meinem Vater Taschenuhren, von Urgroßvätern. Und so. Naja, das ist aber auch enden wollend, oder? Das Urgroßvater, ja, ja, schon, Urgeschäft. Das ist halt deine nicht besiegen wollende Quelle an Taschenuhren. Und was haben Sie? Was Taschenuhren so sind die? Schon cool, das muss man schon sagen. Also ja. Der Taschenuhren. Hat der Sheldon schon gesagt? Ja. Sheldon? Cooper. Ach, der? Ja. Manchmal trage ich sie, aber selten. Was sind eigentlich die Eckparameter, wenn der Hansi ein Barcamp macht? Worum geht's da? Das ist ein Barcamp. Weiß ich nicht. Hast du gerade gesagt? Ein Camp. Also. Barcamp. Ich hab steirisch geredet, gell? Oh, geil. Naja, Camp, das ist halt einfach, das dauert 4 Wochen und da muss man immer Uhr dabei haben. Das sind die Kriterien. Ist ja klar, man muss ja wissen, wann Mittag ist. Manchmal dauert es 3 Uhr. Exakt deswegen. Du musst wissen, wann ist Mittagessen, du musst wissen, wann ist Activity Time, du musst wissen, wann ist Freizeit, das ist sehr wichtig. Mhm. Und, weil da ist ja alles durchorganisiert. Weißt, wegen jedem, du bist sicher so drauf wie der Edward Norton im Moonrise Kingdom, ne? Hab ich leider nicht gesehen. Ist der gut? Ist gut. Ich bin ein Fan von Edward Norton. Mhm. Ich hab den immer schon toll gefunden. Mhm. seit Being John Malkovich. Ich habe gestern eine Diskussion über den 7,5. Stock gehabt. Ja. Schön, wenn alle so buckelt gehen. Ja, immer. Also wir sind jetzt schon eingedingst worden von unserem Sponsor. Jetzt wir haben noch was zum Essen. Was haben wir noch zum Essen? Ah ja, Mana. Mana. Soylent Food, die Zukunft des Essens. Soylent Food, ja, ich weiß nicht. Also es schaut schon sehr ekelhaft aus im Vergleich zu den anderen Sachen. Sollen wir das Thema gleich vorziehen und jetzt machen? Ja, sicher. Man kann auch die Kekse reintunken, wenn es wirklich nicht zum Aushalten ist. Ich habe wirklich Angst davor. Ich weiß nicht. Ich lese einmal vor, was da alles drinnen ist, gell? Mhm. Nein, es steht auf Tschechisch und auf Deutsch. Ja, auf Tschechisch und auf Englisch. Ich werde das Englische nehmen, weil ich nicht gut Tschechisch kann. Und ich glaube, wenn man jetzt so da im Radio es nicht... Das Tschechischen mächtiger da so probiert zu lesen, dann kommt es sehr schnell rassistisch daher, oder? Naja, andererseits eröffnet uns das neue Publikumschancen. No way, Jose. Also. Jose? Echt? Calories in Pouch. Was heißt denn Pouch? Pouch ist das. Pulver und Öl, oder was? Ich dachte, das ist das Sackerl, der Pouch. Der Sack. Also es sind 1530 Kalorien, also 1530 Kalorien in dem. Keine Ahnung, Kilokalorien, okay, das ist schon wieder mehr. Mhm. Wie viel ist drin? Also total Fat, 21%. 15 Gramm, okay, check. Sodium, Sodium ist Natrium, oder? Potassium ist Calcium. Ich weiß es nicht, was ist denn Sodium? Sodium ist Natrium. Irgendwas Weißes, oder? Nein, Sodium ist Natrium. Schaut mal nach auf eure Biene, du bist links. Ich bin mir ziemlich sicher, ich schaue viel Dr. House. Sodium ist, glaube ich, Natrium und Potassium ist Kalium oder sowas. Na, Kalium, Calcium. Schauen wir noch. Potasche. Naja, Zucker, Protein. Es steht nicht wirklich viel drinnen, was da drinnen ist. Na. Ja, Natrium. Ja. Ich glaube, der Hauptstoff ist Potassium. Maltodextrin. Das ist Kohlenhydrate. Fragt sie nur, was für welche Kohlenhydrate. Also es sind praktisch nur Kohlenhydrate drin. Nö. Ich glaube, 60% Kohlenhydrate. Kalium? Ich glaube, da sehr, sehr viel Eiweiß, bisschen Fett und das meiste ist eigentlich so, wie die Ernährungspyramide dargestellt ist. Es ist halt für Leute, die keine Zeit haben, dass sie was kochen, die schmeißen das rein. Ich mache das immer zum in der Früh, wenn keine Zeit ist. Du isst das als Müsli? Naja, Müsli, ja, so wie Porridge, es ist. So Porridge-mäßig. Ja. Es schaut da aus. Also es kommt da nur ein Öl rein, das habe ich schon reingemischt. Ja. Das Öl ist praktisch... was ist das für Öl? Die Flasche ist in der Küche draußen. Ich werde ein Foto ist das irgendein spezielles machen. Öl? Für die Shownotes, vielleicht kriegst du... Wahrscheinlich ist es Palmöl. Wahrscheinlich ist es Palmöl, aber bald ist es jetzt ein... Nein, es hat so Geschmacksstoffe, sodass es nicht so... so übelkeitserregend ist. Was ja durchaus sein kann, weil es so eine leichte bröckelige Konsistenz hat. Mir ist jetzt schon schlecht. Ja. Hast du schon gekostet? Nein. Es gibt da noch. Das ist irgendwie nicht. Nein, ich traue mich auch nicht. Das ist es schaut ein bisschen aus wie Speibe. Ah, aber grüne Speibe. Ich traue mich jetzt so. Ja, okay. Okay, sollen wir da die Daumen halten? Schüssel vorhalten? Ich habe irgendwas Schüsselmäßiges. Ein Fetzerl geben? Ich wär's dann du hast neben dir eh so offene Kistenspeibe rein und machst zu und stellst wieder zurück rein. Ins Gastel gestellt. Ich war am Wochenende bei einer Geburtstagsfeier und die Frau vom Geburtstagskind, bei der ist eingebrochen worden und der Täter hat in ihre Handtasche hat er gestoffwechselt. Nein, hat sie ein goldenes Handtaschel gehabt, dann ist das ganz logisch, würde ich auch machen. Nein, das war, nein, die hat leider die Toilette draußen gehabt und deswegen war das irgendwie notwendig. Der hat DNA hinterlassen in seiner reinsten Form. Ein Jahr später haben sie ihn aufgrund dessen erwischt. Also ich schmeiß mir jetzt gleich eine Honigwaffe nach. Okay, ja, in der Früh. In der Früh geht's leichter, aber es gibt Besseres. Darf ich kurz, ich mag nicht kosten nach den Reaktionen. Es gibt aber Besseres. Du musst kosten, es ist jetzt nicht schlimm. Aber man stirbt nicht dran. Gib mir so eine Honigwaffe, bitte. Wow. Zum Nachschmeißen. Danke. Ja, ich finde es ganz ehrlich relativ okay. Ich meine, wenn ich jetzt total arm bin, arbeitslos. Was kostet so ein Backerl? Kostet so ein Beutel? 6 Euro. 6 Euro kostet so ein Backerl. Ja, und... Kommst du aus damit 4 Tage? Da kommst ewig damit aus. Mit dem Sack kommst du an Tag. Wär von der Nahrungsmittelrelation ein Tag. Ja, aber da kommst du ja ewig damit aus, weil so viel kannst du nicht essen, ist ja ekelhaft. Ja, eben. Nein, ich koste es jetzt einmal, ich kann noch nicht urteilen. Aber ich habe ein anderes versucht, das hat Joyland geheißen, das war wesentlich besser. Mit Vanillegeschmack, Schoko, Na, Brei. Brav. Das, ich hab's mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ja, vielleicht wisst ja, es. Wie gesagt, ich hab's ganz grausig reagiert. Ja, also. Sehr grausig. Vielleicht probierst du nur die Yoko Ono, die Katze. Ja, lieber Gin trinken. Ja. Ich sehe ja so. Alles klar. Aber das. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht ganz. Und wer produziert das? Wo das wird das gemacht? Die tschechische Firma Mana macht das. Und das Witzige ist, das hat mich dann echt interessiert, da gibt es nämlich, die verkaufen das über Webshop. Und die Firma, die, das Webshop macht, heißt Presto Shop oder Presta Shop. Und die hat mir das angeschaut, da kann jeder ohne Kosten einfach diese Plattform nutzen, um seinen eigenen Shop dort zu installieren. Mhm. Ich glaube, die einzigen beiden Verbindlichkeiten sind Zahlung, Zahlungsdienste, die man verwendet und Lieferanten wahrscheinlich, die man implementieren kann. Das haben wir nicht so genau angeschaut, aber sonst ist es echt gratis. Also wenn du ein Unique Selling Product hast, dann kannst du es über so einen Shop wunderbar verkaufen, obwohl mittlerweile kann man das eh schon über alles Mögliche eBay machen oder wenn du lokal ja ansässig bist, will haben. Ah ja. Dann trinke ich auch mal. Ist das jetzt für die Option, dass du da weiter Mana in der Früh isst? Ja, mittlerweile steht es mir schon ein bisschen zum Hals raus, ehrlich gesagt. Aber du kenntest es ja eigentlich, ich meine, nein, du musst es. Ich weiß nicht, ich esse zum Beispiel in der Früh, bin ja sehr stolz drauf, weil ich das als Teil meiner gesunden Ernährung betrachte, ich friss Haferflocken mit Joghurt und Obst. Ja. Und das klingt richtig gut und das schmeckt da richtig gut. Also ich, weil ich da mache, ich schnibbel mir Banane ein, ich mache Apfele und so wie es mir halt geht. Gell? Vielleicht komme ich irgendwann einmal auf die Idee, wenn mir der Hafer sticht und dann den Honig dazu. Aber es schmeckt. Ich habe Abwechslung drinnen. Und das schmeckt halt nicht. Kommt mir vor. Oder vielleicht. Ich weiß nicht. Ich sehe irgendwie noch nicht den Sinn drin. Ich glaube, wenn wir nichts mehr zum Essen haben und wir nur noch wirkliches Soylent essen müssen als Menschen. Da gibt es einen Film, ja. Ja, ist ja Soylent. Dann würde ich es okay finden. Wahrscheinlich. Ja, aber also jetzt vorher nicht Menschen ist das jetzt zu essen, aber Option. Haferflocken kosten nicht wirklich was. Ja, stimmt. Man kann sich ja Schmalz kaufen. Nachher lebt man auch ewig davon. Und löffelweise essen. Kenne ich jemanden? Gestern habe ich Cashew-Mousse gekauft. Oh, yeah, das ist extrem teuer. 40 Gramm Fett und 5% Zucker bloß. Aber. Bitte was? 40 Gramm Fett. Ja, 40 Gramm Fett. Aber wenig, sehr, sehr wenig Zucker. Also Erdnussbutter ist wesentlich fürchterlicher. Also, wenn ich mal Schokolade anschaue, ist es besser. Und ich habe aber tatsächlich schon den kompletten Tiegel gestern und heute verputzt. Zusätzlich zu meiner. Ich habe keine Mittag. Aber das ist dann praktisch keine Tagesration. Cashew? Oh, Mana. Ja, das ist Restl. Da habe ich heute nichts gegessen. Da habe ich heute nichts gegessen. Die Yoko Ono möchte mit mir sprechen. Mhm. Ich glaube, sie hätte gerne ein Interview. Ein Keks. Ich glaube, sie will aufs Klo gehen. Kann sie nicht? Wohl. Ich ist ja noch draußen ein Klo. Und wie oft tust du das Katzenklo sauber machen? Das stinkt. Nein. Verstehe. Alle drei, vier Tage. Sagen wir 3-4 Tage spätestens. Ja, das also einmal in der Woche ist zu wenig, aber sie hat 2 Klos. Und darf der auch rausgehen in den Hof? Nix. Wow. Das ist eine Frau. Die tut daheim nur kochen, oder wie? Hm? Ist eine Frau, die darf nicht raus. Weil er gesagt hat, er, oder? Hab ich das richtig gehört? Ja, wahrscheinlich. Ich habe gedacht, sie darf nicht rausgehen, weil sie eine Frau ist. Ich habe verstanden, er darf nicht rausgehen. Ich gesagt, eine Frau darf okay. Nicht raus. Also sie darf sogar das, die fürchtet sich hier raus. Ja gut, na dann, wenn es eine Frau ist, ist sie klar. Dann darf es natürlich nicht raus machen. Also, das verstehe ich natürlich sofort. Jetzt erstellt's mir das. Ich sage jetzt nichts dazu, gell? Ich komme nämlich von draußen. Ja, genau. Ja, aber du bist ja auch keine Katze. Hm, na, die war schon einmal draußen. Das ist keine gute Idee. Nö. Wie also, hat sie verhalten? Naja. Es ist so gewesen, wir haben die Tür aufgelassen, weil nämlich ein Bekannter von uns war da. Na, gar nicht. Irgendwie ist die Tür offen geblieben oder irgendein Scheiß. Oder sie ist wieder aufgegangen, man weiß es nicht mehr. Es war ganz am Anfang. Und dann ist sie rausgelaufen und wir sind relativ schnell draufgekommen. Ja, und dann haben wir sie halt in der Wohnung nicht gefunden. Dann haben wir gesehen, die Tür ist offen. Und dann war ich gescheit, geistesgegenwärtig genug und habe meiner Lebenspartnerin gesagt, sie soll mit dem Lift runterfahren und ich gehe langsam die Stirn ab. Damit dann unten jemand, was das so auf Quarterback die Katze aufhaltet, wenn sie bei der Tür aussieht. Aber glaubst du nicht, dass Katzen ja eher wie Marienkäfer sind und immer nach oben gehen? Nein, wir sind ja relativ weit oben. Okay. Also wir sind eigentlich ganz oben. Wie? Marienkäfer? Ja, Marienkäfer gehen ja immer nach oben. Wenn die in der Hand sitzen, gehen sie immer mit dem Finger durch. Nein, das ist mir nie aufgefallen. Nicht? Bei Marienkäfer nicht? Ich mag Marienkäfer jetzt nicht so. Nein, aber wenn die auf der Hand landen, dann gehen sie immer so nach oben. Quatsch ist jetzt. Na, jedenfalls, wolltest du die Geschichte noch fertig haben? Ja. Natürlich, gell? Natürlich. Ich habe gar nicht gewusst, dass das... Na, dann bin ich halt runtergegangen und dann liegt sie da so richtig in einer Ecke und maunzt ganz verzweifelt. Und die geht halt ganz lang, inzwischen weiß ich, wie man hingeht zur Katze, wenn man sie einfangen will. Und die greift sie halt und nimmt sie und ihr Herz pumpert so richtig, richtig schnell. Und die glauben nicht, dass es ein freudiges Pumpern war. Dann habe ich sie erwischt und habe sie wieder in die Wohnung zurückgetragen. Und dann habe ich der Momo gesagt, sie kann wieder aufkommen. Ja. Also meine sind ja mal. Ich meine, sie ist dumm, weil sie will nämlich immer eine aus der Wohnung. Aber meine dann fürchtet ja, aber sich draußen. Meine haben draußen einen Spaß. Ja gut, du hast ja andere Katzen, du hast ja... Hunde eigentlich. Ja. Die mit Schwanz wedeln und warten, wenn ich heimkomme. Und dann in die Badewanne hupfen und sich am... mit der Bürste abbürsten. Mit der Bürste bürsten lassen. Und nicht mit der Körperbürste. Und wie heißt deine Katzen nochmal? Meier, oder? Herr Meier und Fräulein. Der Titus, wir reden über Zigarettenrauchen. Zigarettenrauchen? Ja, ja, stimmt. Du bist ein Raucher. Nein, ich bin kein Raucher. Nicht mehr. Du hast aber letztens noch Zigaretten geraucht. Ja, super, jetzt ist das offen, gell? Ich bin eigentlich ein On-Off-Raucher. Okay? Ein On-. Naja, du warst. Was für ein Raucher? Na, ich rauche manchmal und rauche ich wieder nicht. On-Off, so wie beim Mikrofon. Und bei Beziehungen. Ah, ja, das stimmt, das hast du schon mal gehört. Die Biene kennt mich ja, wenn ich nicht Raucher bin, gell? Ja. Dann bin ich meistens sehr stinkig. Na, Leberkassemmeln braucht er regelmäßig. Leberkassemmeln braucht, stimmt. Sonst alles kein Problem. Manchmal, so wenn ich betrunken bin beim Fortgehen, ja, rauche ich ja wieder eine, gell? Stimmt, ja. Und das letzte Mal, das war am Freitag, wie ich eine geraucht habe, da ist mir so dreckig gegangen. Also da habe ich richtig gemerkt, ich habe eine Vergiftung. Es war nicht das Fortgehen und das Nein, Trinken. Es war nicht der Gin Tonic und auch nicht der Weißwein, wobei das manche Leute sagen. Aber es war wirklich die Zigarette, weil davor ist mir gut gegangen und unmittelbar danach ist mir schlecht gegangen. Na, ich kann mich schon erinnern, wie ich zum Rauchen aufgehört habe. Da habe ich dann nicht mehr saufen können an die Wochenenden. Ja. Also, und mir ist am nächsten Tag wesentlich besser gegangen. Zwei Tage. Nein, ich bin vor anderthalb Wochen oder so, war ich so betrunken, dass ich auch wieder was geraucht habe. Was geraucht? Wir haben aufgepasst. Da fällt mir ein, Hans Söllner hat 1999 aufgehört, Zigaretten, also Nikotin zu rauchen, sondern raucht nur mehr Gras. Ja. Was nur Gras drinnen? Nein. Ja, und. Boah, das ist aber echt viel. Gras und Papier. Ja, und ist ein Rastafari, was ja irgendeine Art Religion sein soll. Ja, Rastafari ist eine Religion. Aber jetzt erzähl von dir und deinem Rauchverhalten. Achso, ne, bei mir ist es immer mehr. Ja. Also, wann habe ich wirklich aufgehört? Ich habe irgendwann einmal mit Mitte 20 aufgehört in der Arbeit. Und dann eigentlich immer mehr mit Sport und so. Aber. Das Problem ist halt, wenn ich entweder gar nicht oder sehr viel. Oder es wird immer mehr mit der Zeit. Also jetzt ich muss immer vorsichtig sein, wenn ich alkoholisiert zur Zigarette greife, weil der nächste Griff zur Zigarette, also die Halbwertszeit, dass man wieder rückfällig wird, die Zeiten werden immer kürzer, diese Zyklen. Und dann wird es immer mehr und dann ist es wurscht und dann ist es wieder. Ja, bist wieder normaler Raucher. Ja, Raucher wie eh und je. Ich glaube, ich habe die nämlich noch nie rauchen gesehen. Ich glaube, du bist nicht Raucher. Ja, das war mir nicht klar. Nö. Ich bin dann sogar am nächsten Tag von meinen Freunden, hat es geheißen, ja, der hat sich wieder durchgeschnurrt. Hast du mehr als eine geraucht? Ja, ich habe mehr als wie eine geraucht und ich war so betrunken, dass ich den Ausgang vom U4 nicht mehr gefunden habe. Und ich habe geglaubt, die haben irgendwie umgebaut oder so. Nein, das passiert aber manchmal. Manchmal bauen sie Lokale mitten in der Nacht um. Das ist passiert manchmal. Mitten in der Nacht passiert das. Ja, schon passiert. Mhm. Oder man geht in den Kreis, immer furchtbar. Gruppendynamisch ist super, wenn du in ein Lokal reingehst und du gehst in den Kreis. Weil im Kreis gehen ist immer besser, als wenn du wo anstehst, weil da kriegst du gleich Panik. zum Beispiel der Escape Metal Corner ist so ein also Lokal, wo man reingeht und man steht sofort an. Und wenn man da in den Kreis geht, ist es besser. Aber wenn man dann sehr, sehr betrunken ist. Cool. Im Kuh kann man im Kreis gehen, ja. Kann man wirklich im Kreis gehen. Das ist super. In Graz. Kann man im Kreis gehen. Da war ich noch nie. Und wie heißt dieses Orgelokal, wo ich... Wo. Kuh. Ach so. Wenn es ein Orgelokal ist, es Kuh. Ist es Kuh. Ja. Ja. Oder wie heißt das, wo man die Stirn aber stolpert? Nachtexpress, aber das ist nicht so arg. Ja, man stolpert die Stirn aber. Aber da spielst du die ganzen Roses-Videos. Das finde ich ziemlich cool. Das ist schon nicht schlecht, ja. Aber es ist ja alles... Ganzen Roses-Videos. Ich finde ja, das Problem am Rauchen ist ja eigentlich nur das Lokal. Also wenn du in Lokalen endlich einmal nicht wirklich ehrlich Nichtrauchen machen würdest, wäre es, glaube ich, kein Problem mehr. Ja, dann gehen die Leute raus. Die sollen sich rausgehen, statt mir nicht. Ja. Aber Raucher in der Kunst gibt es noch viele, kommt man vor. In der Kunst? Ja, Künstler sind Raucher, kommt man vor. Ja, aber Künstler sind jetzt auch nicht unbedingt paradigmatisch für die Gesellschaft, oder? Also, paradigmatisch? Ich meine... Künstler sind ja eher so tendenzieren zum Terpentin oder an Ohren abschneiden oder so. Weißt du, was ich meine? Künstler sind extrem. Ich meine, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, das hat immer nur mit Napsin zu tun. Ich glaube, du musst halt auch ein bisschen extrem sein, wenn du Künstler sein willst. Ich vermute, ja, aber das ist ja schon. Mehr. Aber vielleicht kommt es wieder, dass man extrem ist, wenn man raucht. Ja, das meine ich ja. Das ist aber extrem. Das war jetzt die also letzten 50er Jahre. Rauchen ist nicht mehr so cool. Nein, ist nicht mehr cool. Wie früher war in den 90er. In den 90er war es ja cool, rauchen. Ja, das stimmt schon. Zumindest vorkommen. Und jetzt ist Rauchen nicht mehr so cool. Jetzt schauen Sie dir an, warum rauchst du eigentlich? Ich kann mich nur erinnern, als Kind habe ich immer gedacht, oh, der Kurt Cobain raucht, der wird sicher mal einen Krebs kriegen. Da hast du schon weit gedacht. Aber die Sänger, Danzer mit 60 Krebs diagnostiziert, ne? Ist gestorben mittlerweile. Ja. Naja, okay. Jopi heißt das. Ja. Der hat auch irgendwie so ein Zigarettenlied gehabt. Hat aber dann selber zum Rauchen aufgehört und hat dieses Lied dann nicht mehr gespielt. Nein, ich habe ja zwischenzeitlich die... Helmut Schmidt. Stimmt, der ist nicht mehr ansprechbar, hat es geheißen, gell? Ja. Sich zu Tode geraucht. Ich habe ja zwischenzeitlich die Theorie gehabt, nachdem beide meine Eltern rauchen, dass ich, falls ich mal Kinder habe, zum Rauchen anfangen muss, damit die dann nicht rauchen, weil ich nicht rauche. Ich verstehe es jetzt. Naja, die Kinder das Gegenteil machen. Also, ja genau, also meine Eltern rauchen und ich habe nie geraucht, weil ich beide rauchende Eltern habe. Und habe mir gedacht, jetzt muss ich, wenn ich Kinder kriege, zum Rauchen anfangen, voll blöd. Oder du schenkst ihnen immer so Schokoladenzigaretten. Ja, genau. Ich habe vor kurzem gesehen, an der Tankstelle gibt es noch nicht Schokozigaretten, sondern Kaugummi-Zigaretten. Oh, was ich nicht so gut finde, weil ich finde Schokozigaretten wesentlich besser. Ja, aber da muss man das Papier abziehen, das ist ja immer so. Nein, das haben wir einfach mitgekaut. Wow. Du, wir haben im Kindergarten eine Parkscheine gegessen. Also. Ja, ich habe als Kind hab die Ecken aus Comics und Büchern ausgerissen. Ich glaube, meine Familie und gegessen? Ja, darauf immer gekaut. Meine Familie hasst mich noch immer. Aber es ist, glaube ich, einfach ein Symbol dafür, dass ich halt schon früher orales Kind war, das immer alles im Mund stecken wollte. Ja, es gibt und ja diesbezügliche halt so Phase, ne? Ja, vielleicht bin ich da hängen geblieben einfach. Ja. So. Aber nur mal rauchen. Rauchen. Öffentlichkeit. Rauchen ist ein Teil der Öffentlichkeit. Wenn man zum Beispiel Leute sind, die normalerweise nicht geraucht haben, waren sie in der Öffentlichkeit, waren, wenn sie fortgegangen sind, im öffentlichen Leben teilgenommen haben, dann haben sie geraucht, weil das irgendwie so Socializing war. Socializing ist. Naja, und jetzt ist es eben, ist nicht mehr so, ne? Ja. Naja, keine Ahnung. Ich bin schon immer mit dem Raucherhof gestanden. Stimmt. Ich stehe jetzt noch immer mit dem Raucherhof. Aber ich rauche jetzt halt nicht mehr im Raucherhof. Stimmt, das ist aber so eine Sache, also. Du bist dann nicht mehr dabei. Ich habe in meinem Leben vielleicht eine ganze Zigaretten geraucht. Echt? Mehr nicht. Früher habe ich aber gehen müssen, jetzt gehe ich halt runter, wenn ich Lust habe. Wenn ich keine Lust habe, gehe ich nicht runter. Meistens gehe ich runter, damit die Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden. Und komme dann drauf, dass ich dann Kontakt mit anderen Menschen habe, die ich noch viel weniger mag, als die Menschen, die in den Kontakt Weil vermeiden. Sie rauchen? Nein, das hat mit Rauchen nichts zu tun. Das sind teilweise einfach nervige Menschen. Ich werde mir jetzt dann einfach in der Schule irgendwo ein kleines Kammerl suchen, wo keiner ist und mich verstecken kann. Biologie-Kammerl mit einem Skelett drinnen. Haben wir keins. Das ist in jeder Schule das Beste. Das heißt, nach einer Schulstunde musst du einfach wieder Ruhe haben. Damit wir haben eigentlich nur Abpause im Endeffekt. Okay. Weil wir haben in der Sonderschule das Gesamtunterricht. Das heißt, du hast eigentlich durchgehend immer die gleichen Lehrer drinnen und du hast nur die Außenpause. Der Vorteil von dem ist, du kannst einfach die Pausen selber gestalten. Wenn du jetzt dann siehst, okay, die Kinder sind nach einer halben Stunde schon fertig, machen wir jetzt dann kurz 5 Minuten Pause, machen wir dann einen Methodenwechsel oder irgendwas anderes, machen wir ein anderes Fach. Das, was du noch von der Schule kennst, ist, dass du den Fächerunterricht hast. Das heißt, du hast den Herrn Professor Wasserteurer in der ersten Stunde Geografie Und in der zweiten Stunde hat die Frau Professor Reinbrecht in Zeichnen und Malen. Und nach der ersten Stunde, wenn es leitet, geht der Wasserteller aus und die Reinbrecht kommt dann nach der Pause eine mit fünfminütiger Verspätung, weil sie muss ja zuerst noch aufs Klo oder irgendwas anderes. Wir haben tatsächlich einmal einen Biologielehrer gehabt, der hat immer am Montag in der zweiten Stunde haben wir immer gehabt, hat er aufs Klo müssen. Ja. sogar ja, wenn wir einen Test oder eine Schularbeit gehabt haben, hat er auch aufs Klo müssen. Das ist ja praktisch, oder? Wir haben Schüler, die haben Termine, wenn sie aufs Klo gehen dürfen, dann bleiben dann eine Viertelstunde weg. Echt, nimm so Termine? Ja. Eintragen im Terminkalender? Ja. Ja. Mhm. Also der Hawaii-Mix ist ja sehr gut. Mit Mango und so. Obwohl da keine Ananas drinnen sind, was man ja bei Hawaii eigentlich verbunden. Ich glaube, es sind schon welche drinnen. Sind welche. Angeblich sind ja die, wenn sie getrocknet sind, viel zuckerhaltiger als wie... Nein, das geht ja nicht. Kandiert sind sie. Kandiert. Kandierte Früchte mag ich eigentlich nicht so. Ja. Kandierte Zigaretten. Habe ich da mal irgendwo was gehört? Kandierte Zigaretten. Da haben wir das Zigarettenthema abschließen. Das ist ja. Was? Jetzt möchte ich zuerst nur über die kandierten Zigaretten Bescheid. Ich habe das mal irgendwo gehört, in einem Film oder so. Das? Nein, ich habe keine Ahnung, ich habe das mal irgendwo gehört. Na, das wäre jetzt nämlich ein Produkt, das wir schon promoten könnten und dann über den Online-Shop vertreiben. Ich habe das irgendwo gehört, dass man Senf auf Zigaretten aufhören kann und dann schmecken sie wie Bratwurst. Bratwurst. Kennst du das Bier, was nach Rauch schmeckt, nach Gesächtem? Ah, oh, das ist so geil. Ich mag auch keinen Whisky, der noch aufmerkt. Das ist so ein rauchiger. Ja, dann habe ich vor kurzem getrunken. So Whisky, der rauchig schmeckt. So rauchigen Whisky, ja. Ich glaube, die Hälfte von allen Whiskys ist rauchig, oder? Ja, aber ganz an Orgen. So einen speziellen Full-Tyren, glaube ich. Aber es riecht dann schon ein bisschen wie in einer Söch. Ja, ich mag. Wie bei der Oma, wenn man halt Fleisch säucht. Wenn die Oma eine Söch hat, meine hat ja keine. Meine hat auch nicht. Bei uns haben sie mal, mein Papa war bei einer Mineraltankfirma. Tank, Mineralstoff, Tanke. Und der hat immer so 200 Liter Fassel leere nach Hause gebracht und die haben wir übereinander gestapelt. Ja, geil. Unten ein Rohr und dann ein Feuer gemacht und dann so praktisch die Söch so mit den Ölfässern. Und ich weiß noch ganz genau, da war ich noch Kind, Alter. Und da waren meine Eltern, haben wegmessen. Die haben irgendwo wegfahren müssen. Und haben gesagt, ich soll aufs Feuer aufpassen, damit es nicht ausgeht. Und nein, ich war ja wieder Heizer in der und war, ich habe so Schimpfen gekriegt vom Papa, weil das alles im Arsch war total. Ich hab mich voll eingeheizt, ne? Naja. Das ist gleich wie Fasseln ausschwefeln. Das hat immer so grausig gestunken. Und das stelle ich mir auch ziemlich stinkig vor, was du da erzählst. Naja, die Fasseln, die sind ja leer gewesen und gereinigt und so. Ne? Da hat okay. Da hat jemand vorher vergessen. Ja, Entschuldigung. Muss da jemand auf die Toilette oder eine rauchen? Oder beides? Heimlich eine rauchen, schnell. Vermutlich. mit einer E-Zigaretten. Ist aber auch ein spannendes Thema, E-Zigaretten. Ist spannend? Nein, weiß ich nicht. Weiß nicht, vielleicht kann man da andere Sachen reingeben. Also, so wie Erdbeeren? Duftstoffe, Weihrauch, Lavendel. Nein, Lavendel mag ich nicht. Ist das das, was man sich in Polster gibt? Oder nein, es gibt so ein Lavendelpölsterchen für einen Kleiderschrank. Für den Kleiderschrank, damit die Mobben nicht kommen. Ich glaube, es ist so das letzte Waffelstück. Hat man nicht gehört? Nein. Total. So. Schaut. Leider, das ist nicht so. Aber du kannst nochmal brechen und ich mach's Geräusch dazu, wenn du magst. Das war der Honig, gell, den du gemacht hast. Den. Mhm. Ja, das ist Obst. Das ist Obst, Obst. Okay, dann war das Obstgeräusch, das. Klassisches Obstgeräusch. Ich habe jetzt von meinen Eltern, wie ich zu Hause war, so viele Äpfel bekommen, dass ich es nicht mehr sehen kann. Ja, ja. Jetzt war ich natürlich ganz gescheit und habe mir gedacht, ich mache einen Apfelstrudel oder mehrere. Adamsäpfel, ne? Ja. Das ist schon ein bisschen ein Hint, wie gut ich kochen, backen kann. Ja. Hast du dort das Rezept rausgeholt? Ja, wie man es mit der Mikrowelle macht. Ja. Das geht. Aber ich bin tatsächlich, ein paar Mal schon probiert. Man nehme ein bisschen Zucker, Eiweiß, Mehl statt Eiweiß, Zimt, ein bisschen Zimt. Erzählst du jetzt Milch, wie man Apfelstrudel macht? Schneidet Äpfel rein. Wir haben geraucht vorher noch. Tut das Ganze ein. Wir sind jetzt mehr Bio, was? Einen Teig machen, die ganze vermengen das Ganze. Du machst deinen eigenen Strudeltag. Ja. Ja, aber du hast die Äpfel mit im Strudeltank. Ja, drin. Richtig, genau. Dann tue ich das Ganze zudecken, in ein mikrowellengeheimes Geschirr, stelle es in die Mikrowelle, 7 Minuten, zack, bumm, fertig. Na. Ja. Also ich mache immer Apfelschlangl. Schlangl? Apfelschlangl macht die Oma immer, das ist so ein Mürbeteigboden. Darauf kommt eine Apfelschicht. Und dann kommt wieder eine Mürbeteigschicht. Wenn die Oma keine Zeit hat, kommt eine ganze Fläche Mürbeteig. Sonst kommt ein schönes Muster mit Mürbeteigstreifen. Und ich tue immer mit Mürbeteig, mit Keks ausstechern, halt den Mürbeteig ausstechen und dann so Herzerl rauf. Und das letzte Mal war es für Halloween Katzen und Hexen. Ausgestochene. Auf dem Apfelschlangl drauf. Sehr cool. Und sind Kinder gekommen und hast du denen das angeboten? Nein, ich war in Graz bei einer Halloween-Party und hab's mitgehabt. Da gibt's keine Kinder, ne? Da gibt's keine Kinder. Ich habe ja... Halloween? Aber ich habe immer noch Äpfel. Aber wegen Apfelstrudel wollte ich sagen. Jedes Mal, wenn ich heimkomme, kommt mir vor, macht die Mutter einen Apfelstrudel. Und das ist so geil. Also sie macht im Endeffekt 2 Apfelstrudels. 2 Strudel, Strudelchens. Lass mich raten, eine mit und eine ohne Zucker. Nein. Mit und ohne Rosine. Ja, würde ich gerade sagen. Ja. Aber, ja, nein, sie macht immer 2 und am Ende vom Wochenende ist es alles weg. Ja, so gehört sie das, oder? Ich stehe so auf Apfelstrudel. Ja, aber. Es gibt jetzt einen, hat man die Mama erzählt. Na, brauche kein Eis, so interessiert mich nicht. Na, kein Eis. Schlag. Ah, Joghurt habe ich noch vergessen. Joghurt gehört auch dazu. Mit Schlag, lass ich es mir einreden. Momo hat erzählt, es gibt Torteneckchen, also Auer, Torteneckchen, kennt ihr Auer? Ja, ja, haben wir ja. Werbung mit gesehen. Mit Apfelstrudel haben wir alle mit die Werbung gesehen, gell? Nein, die habe ich nicht gesehen. Das Plakat habe ich gesehen. Ja, ich war also Waffeln mit Füllung. Ja, genau, mit zarter Füllung drin. Ja, aber die haben mich nie überzeugt, glaube ich. Die haben das letzte Mal vor 15 Jahren gegessen. Nein, Torteneckchen sind awesome. Echt? Torteneckchen sind da viel besser als Baumstämme, weil da passt nämlich die Keks. Ja, das Baumstammzeug hat man nicht. Ist das nicht genau dasselbe? Ja, ist dasselbe, nur die Keks-Creme-Ratio ist anders. Oh. Ich werde das nächste Mal Torteneckchen mitnehmen, ja. Das ist schon was Geiles. Mhm. Oder Bischinger ist ja super, ja. Ha? Was ist das, bitte was? Bischinger. Was ist das? Das sind so Haselnuss-Ecken. Dings. Mhm. Ja, ist krokant. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist mehr so was Wienerisches. Das habe ich in Kärnten noch nie gesehen vorher. Ja, ich kenne das auch nicht. Es ist so du kennst das, du bist ja... Urweinerin bin. Das Niederösterreich. Nein. Nicht? Nein. Na, das ist ja Heurigen gegessen. Ich glaube, beim Heurigen gibt es eine Nussecke. Bischinger-Ecken. Bischinger-Ecke, nein. Ich kenn jemanden, der heißt mit Nachnamen Bischinger, aber... Der Arme. Vielleicht hat er es erfunden. Nein, sei nicht lächerlich. Wurde nicht lächerlich, Bischinger. Wird man da gedisst? 9. Schulstufe. Nein, da haben wir andere Themen gehabt. Seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen. Was habt ihr da besprochen? Was bespricht man in der 9. Schulstufe so? Boah, ja, Männern. Weiß nicht. Ich glaube, Night Rider war ein großes Thema. 9. Schulstufe ist die 5. Klasse, gell? Da geht's um Sex. Bei den Buben? Ja, Bischinger, oh ja, doch. Ja, die reden über Michael Jackson und Night Rider, glaube ich. Na, Budan. Darf man Budan sagen? Ja. Darf alles sagen. Vielleicht schneide ich es aus, ich weiß es noch nicht. Mhm. P-Punkt. Das leise Bar. Was kann man sonst noch sagen? GV. GV. Apropos, ich fahre nicht zur GV. Fährst du GV? Ja. Ich kann nicht. Ich außer ich fahre nach Berlin, dann nicht. Ja, dann geht's auch nicht. Gell? Redet ihr schon wieder von eurer Foundation, oder was? Von unserer Foundation für Recht und Verfassung. Na, Phoenix von. Die Phoenix Foundation ist von Michael Knight, oder? Nein, Phoenix ist von MacGyver. MacGyver. Stimmt, das gleich. Und ich Foundation für Recht und Verfassung. Nein, Rainer, den mag ich nicht. Wer ist da der Nerd? Ja, du, Bine. Ja. Du hast da die Nerdbrille auf. Jetzt da. Ja, hast du angefangen, oder was? Ja. Wie weit bist du? Wahrscheinlich schon viel weiter. Ich schau... Schaust du die alten aus den 70er, oder was? Nein, ich schau jetzt davon den neueren, sozusagen die erste Staffel. Ja, mit dem Christopher Eccleston, oder? Keine Ahnung. Der mit der Lederjacke. Ist der verwandt mit Bernie Eccleston? Ja, Formel 1 und wieder? Und die allerneuersten schaue ich parallel dazu, die jeden Samstag rauskommen. Warum? Weil der Josef schaut, gell? Weil der Josef. Und du musst halt mitschauen, ja? Ja, okay, nein, weil ich schlafe aber jetzt, immer ein. Ja. Welche Serie redest du? Doctor Who. Ach so. Ich bin jetzt gerade da, wo der Dings hoffentlich bald stirbt, der David Tennant. Den mag ich nämlich nicht. Okay. Ich welcher ist das? Der ist dazwischen, den kennst du. Ja, ich, doch, ich kenne ja schon alle, weil. Ach so, das ist der. Ja, Nerdfriend. Der mit die Converse. Sagt man jetzt nichts. Also, jetzt ist ein älterer Converse mit grauen Haaren, gell? Dann gibt es einen davor und noch einen davor. Mhm. dann gibt es den, den du kennst. Ah, der hat bei irgendeinem Film mitgespielt, ja. Ja, ja, aber ich mag ihn nicht. Okay. You fancy Billy Piper? Ich überlege jetzt gerade, ich habe heute geschaut und da habe ich irgendeinen einen Captain kennengelernt. Ah, den Captain, wie heißt der denn? Face of Bow. Wollte mich spoilern, das ist Wasserschneiden. Entschuldigung. Den habe ich heute kennengelernt. Wow, er schaut wirklich viel. Das ist die Folge, wo sie in London sind, gell? Mit die Creepy Kids. Mit die Creepy Kids. Ja, mit den Gasmasken. Ja. Boah, das ist, da habe ich mich voll gefürchtet. Ich habe mich bei den neuen Folgen. Du nicht so, als hättest du... Bei den neuen Folgen mit den ganzen Geistern und diesem Fisher King. Hm? Ja, bei den ganz neuen Folgen, das kenne ich halt, du nicht. Nicht. Er heißt Jack Harkness. Ja, genau. Jack Harkness. Ah, ihr redet nur immer über Dr. Who. Ja, klar. Ja. Ich gehe mir aufs WC. Ah, hat da jemand vergessen zum Pipi machen? Nein. Ich war die Einzige, die brav Pipi gemacht hat. Ja, wir wollt eigentlich, das hat die Show schon angefangen. Mir zieht das noch immer ein bisschen an, dass das nicht funktioniert hast. Das ist einfach ärgerlich. Ja, das ist sehr blöd. Ärgerlich. Vielleicht lassen wir die Folge einfach aus. Was, die Folge? Ja, weiß nicht. Na, sie ist ja gut. So, momentan rennt's nicht so? Ja, float nicht. Also, wurscht. Nein, es stimmt schon, das passt eh, hast recht. Man kann sich nicht aussuchen. Der David ist der 10. Doktor, den ich nicht mag. Aber den ersten jetzt, den hast du mögen. Was ist das für eine Nummer? Der 9. Den habe ich gern. Mhm. Der ist cool, das ist der Christopher Ecclestone. Ich mag den auch, der ist lustig. Weil der hat irgendwie so alright, I can fix it if you want to. Ja, ja, ja, ja. So hands on. Und der ganz der Neige wird da auch gefallen, glaube ich. Ich mag den jetzt halt nicht, den ich schaue, den 10., also den David Tennant, weil der alles so extrem findet und boah, und ein Stunt und so. Und okay. Ja, der Neige ist ein Rocker, der gefällt das sicher. Ja, Rocker habe ich gern. Das ist schon ein bisschen ein Adelstitel, gell, für Schauspieler, wenn sie Doktor sein dürfen. Ah, David Tennant, sicher schon. Ja. Der hat bei irgendeinem Film mitgespielt, nämlich, den ich gesehen habe. Irgendwas mit dem... Was sie mit dem Großvater machen. Ja, ich glaube nicht so alt. Ist es eventuell Spades? Oder Jude? Oder Byte? Oder L.A. Without a Map? Oder The Last September? Oder Being Considered? Oder Sweet Night Good Heart? Oder 9½ Minutes? Oder Bright Young Things? Traffic Warden? What Old we Street? Did on Harry, our holiday. Harry Butthole Pussy Potter? And the Global... Was? The Goblet of Fire? Was ist das für eine? Feuerkelch vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Würde ich jetzt mal so, so rein behende übersetzen. Spielt der Barty Crouch Jr. Wer ist der bitte schon Barty Crouch Jr.? Bist du eigentlich so alter Harry Potter Fan? Nein, niemals gewesen. Du schon, oder was? Nein, nie. Nie gelesen, nie gesehen. Ich habe ja lustigerweise alle Harry Potters habe ich im Kino gesehen. Und immer mit Frauen. Also, nie allein. Na, weil mit der gleichen Frau. Nein. Alle mit einer anderen. Nein, manche schon mit mehreren. Also ich glaube, mit der Momo habe ich die letzten 3 angeschaut, die es gibt. Also diese Doppelfolge zum Schluss. Was eigentlich jetzt aber nichts bringt, weil ihr kennt sie nicht. Es ist eh wurscht. Mhm. Es ist jetzt nicht so toll, aber es ist auch nicht so schlimm. Also der Nerdfaktor ist definitiv geringer als beim Doktor. Nein, ja sowieso. Herr der Ringe. Das ist ja auch Mainstream. Ja, ist für Kinder halt, gell. Also, ganz okay. Ja, war schon gruselig. Ich habe da einmal gesehen im Fernsehen. Da schwimmen irgendwelche Geister unter Wasser. Unter Wasser? Mhm, bei Harry Potter. Es sind doch 8, 9 Filme oder sowas. Kann mich nicht an jedes erinnern. Ich war jetzt gerade am WC und da ist mir der Wasserheizer aufgefallen. Dass du da mit Strom das Wasser aufheizen? Nein, das ist Fernwärme. Ah. Ja, ich weiß es nicht. Aber wieso hast du dann einen Boiler? Das ist nicht, keine Ahnung. Ja, das, der hat dann das Wasser auf und dort kommt es raus, wahrscheinlich über Nacht. Ich habe keine Ahnung. Naja, hast du permanent warmes Wasser oder ist es irgendwann einmal verbraucht da? Permanent warmes Wasser. Okay, das heißt, der Boiler heizt immer. Also, und das ist ein richtig scheiße heiß. Und die Heizung wird da richtig schnell scheiße heiß. Und einmal im Jahr kommt so ein Kerli und tut die, diese entlüften. Temperatur. Die aber schon, wenn es im Sommer nur so warm ist, auch aufschnallen. Aha. Ich habe den Verdacht, eine Theorie, dass die ganzen Genossenschaftsbauten deswegen auf ihren Dächern nur Schwimmbäder und keine Solarpaneele bauen, damit die Wien Energie Fernwärme verkaufen kann. Echt? Ich weiß es nicht. Echt, das ist so meine Theorie. Ach so, ja. Find, also Schwimmbad am Dach finde ich total pervers. Schon? Ja. Pervers? Ja, überleg mal, ein Schwimmbad am Dach. Ja. Das müssen wir überlegen. Wegen der Nachbarschaft, wegen der guten Nachbarschaft. Ja, Scheiß. Ein Schwimmbad, überleg mal, wie viel Gewicht da aufkommt, wie viel Masse ein Schwimmbad haben muss. Das muss dann mal die Charlie Fuchs. Ja. Die haben ein Schwimmbad am Dach. Echt? Ja, und die haben gesagt, das ganze Haus kannst du nicht verwenden, weil du kannst in kein Wand was einbohren, weil ein Schwimmbad oben ist. Und die sind so alle so stabil gebaut wie für einen Bombenangriff. Ja. Was jetzt an und für sich nicht das Problem ist, aber es ist halt ein Schwimmbad am Dach. Wo ich mir denke, baust du es in den Garten? Baust du es in den Keller? Was du meinst? Nee, aber das ist, was der Platz. Ist im Keller hast du genauso Platz. Ja, im Keller sind die Tiefgaragen wahrscheinlich. Im Keller mal Angst. Du hast Angst im Keller? Nein, hast du meinen Keller schon mal gesehen, der ist extrem groß. Ja, aber du wohnst in einem Haus von 1900. Mhm. Stimmt, ja, wir erinnern immer so ein bisschen an Krieg, an die Filme, ne? So. Naja, der Bunker. In meinem alten Haus, der ist wirklich gruselig, da ist ein Bunker bis ins Spital rüber, aber der jetzt ist schon auch gruselig. Also weiß ich nicht, meine Ski stehen jetzt ganz alleine unten in ja, schlecht Angst. Beleuchtet, ne? Es ist alles so ja, grottenhaft. Ja, das auch, das letzte Mal war ich am Abend unten. Und wolltest dir ein bisschen dann, gruseln, ne? Nein, und ich habe mich dann gegruselt, weil das Licht gesponnen hat. Und während ich in meinem Abteil gestanden bin, wo aber ein ganz langer Gang hingeht, schaltet ihr mal das so, Licht ab? Nein, hat, ja, was aus, dann hat so Blinken angefangen und ich gedacht, scheiße, ich bin in einem Horrorfilm gelandet. Hast du dein Smartphone gezückt? Ja, und geleuchtet. Und dann singe ich immer. Wenn man nicht singt, na, wenn man ganz schier singt, dann finden das auch die Geister schier und gehen. Achso, die Geister. Der Hansi kennt uns jetzt so, what would you do if I sang out of tune vorsingen. Alexander Kluge hat einmal gesagt. 1, 2, 3, 4. Ja. Wer Opern singt, Opern singen macht mutig. Mhm. Das unterschreibe ich sofort. Mhm. Naja, ich fürchte mich nicht im Keller. Irgendwann einmal hat das aufgehört mit dem Vierten. Naja, kommt drauf an, wenn man sich irgendeinen Film anschaut und so, ja, so creepy Filme. Ich schaue mir so creepy Filme eigentlich nicht mehr an. Ah. Ich habe mir beim Dr. Huschen angegaxt mit die creepy Kids da, die mit ihren Gasmasken durch die Gegend rennen. Hast. Ich habe mir noch nie diesen Kubrick angeschaut von 1974 mit Dennis Donald Sutherland. Der ist so sehr, sehr was ja, für einer? Uhrwerk Orange. Achso, nein, da habe ich ausgeschalten. Ah. Sutherland? Orange. Marco McDowell spielt damit. Ah, okay. Was habe ich gesagt? Was? Habe ich was anderes gesagt? Ja, Donald Sutherland. Okay. Ja, da habe ich ausgeschalten. Echt? Das ist schier. Ja, das ist halt eine Dystopie, Mann. Ja. Schon grausig, stimmt schon. Ich kann seit dem Film, seitdem ich den Film gesehen habe, kann ich nicht mehr singen in the Rain. Singen, Herren, ja. Tanzen, ohne dass ich in der Vergewaltigung denken muss. Also das ist. Ja. Also, ja, danke, Hansi. Bitte? Danke. Aber du hast den Film eh nicht gesehen. Es gibt da bessere Lieder. Ich habe am Anfang gesehen und dann habe ich ausgeschalten. Der Anfang? Aber der Soundtrack ist ziemlich geil. Ja. Der hat ja Elektronik reingemischt in klassische Musik. Das hat er sehr, sehr schräg. Der hat ja generell immer so ein bisschen auf Musik ihr Auge gehabt. Ich habe mal 2013 war ich in Pisa und habe mir dort in einem Secondhand-Plattengeschäft den Soundtrack von Barry Lyndon gekauft. Barry Lyndon. Mhm. Sehr geil. 1975, der ist. Cool. Kennst du den? Ja? Echt? Ich bin ein alter Kubrickian gewesen. Jetzt nicht wirklich ernsthaft. Aber also, ein bisschen, ja. Wirklich. Ja. Nein, alles habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also, der erste von ihm ist ja Paths of Glory oder sowas. Habe ich nicht gesehen. Irgendein Kriegsfilm. Lolita habe ich nicht gesehen. Ja, stimmt. 2001 habe ich Spartacus. Gesehen. Spartacus habe ich auch nicht gesehen. Ich kann eh nicht. Ja, nicht. Ich habe nicht fixiert. Ich habe in Wirklichkeit eher Eisweit. Wir haben uns aber alle gemeinsam die Bombe angeschaut, oder? Ja. Ja. Also die Bombe habe ich gesehen. Ja. Dann habe ich gesehen Clockwork Orange. 2001 habe ich gesehen. Shining, of course. Ja. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, ja. Bullshit, I can hear you. Kennst du den? Wie lautet der sechste Wachbefehl? Wo sie das bei einer in der Kaserne anrufen und das also irgendwelche Radio-Hansys. Das ist so ewig her, keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine, oder? Da haben sie halt das zusammengeschnitten und die rufen an und der schreit halt ins Mikrofon rein. Wie lautet der sechste Wachbefehl? Und der deutsche Oberstleutnant oder was, sind sich von der US-Basis. Der kennt sich halt voll nicht aus, weil die das halt so geschickt drucken, dass sie halt immer auf die Antworten von dem eingehen können. Wisst ihr, was ich meine? Nö. Versteht ihr nicht? Ein Telefonverarsche, ein Telefonprank. Okay. Wo sie den Gunnery Sergeant Hartman als Vehikel benutzen, um deutsche Kasernenoberste zu verarschen. Okay. Echt? Und der folgt voll drauf ein. Vielleicht sollte man den wieder mal anschauen. 5 Minuten mit dem. Wir könnten wieder mal so einen Filmabend machen, ja. Ja. Ich habe das letzte Mal nämlich an euch gedacht. Einen was bitte? Ein Fafo für einen Videoabend. Ein Fafo. Ein Favoriten wahrscheinlich. Bin bei Double Chock. Double was? Double Chock. Das ist der Film. Haben wir vorher geredet von der Chocolate. Ein Fafo. Na, keine Ahnung, ich habe das letzte Mal nur Tradiwabbel-Dokumentation wieder mal angeschaut. Eine andere diesmal. Schon wieder? Ja. So ein wirklich. Naja, das mit dem Händel war schon ganz nett. Es war lustig, auf jeden Fall. Erika! Aber Erika, stimmt, ja. Am lustigsten war das mein ehemaliger Therapeut, der in dem Boss gespielt hat. Ich meine, ja gut, ich habe es gefunden, ja, aber ja, wie du es jetzt nicht vorspielst. Was hast du gefunden? Wie lautet der sechste Wachbefehl? Anywho's. Ui. Lieber nicht. Hat die Katze jetzt schon wieder was an? Sie hat versucht, das Soil Food zu kosten, hat reingerochen, ist aufgesprungen und weggerannt. Ich finde, das sagt uns alles. Ja, ist halt der Katze. Ihr seid alle so heikel. Ja. Was kann man eigentlich über Zigaretten rauchen im Pop-Kontext sagen? Nix. Außer, dass es die Stimme ruiniert. Und was ist mit Crowd? Ist Leonard Cohen ein Raucher? Der hat ja so eine brüchige Stimme. Ja, der kann ja gar nicht mehr. And feed you fruit and oranges. Der kann ja gar nicht mehr singen. Also das letzte Konzert, das ich von ihm gesehen habe. Der redet nur mehr. Aber ich verstehe es auch, weil der wollte ja nie Sänger werden. Der wollte ja immer Poet werden. Mhm. Und dann haben sie... Well in the Chelsea Hotel. Jetzt bin ich abgelenkt. Jetzt habe ich nämlich Ohrwürmer. Oh, mehr. Multiple Ohrwürmer, ja. Und da hat er schon nur mehr geredet. Mhm. Also, ist nicht mehr viel mit Singen. Aber ich habe ja gedacht, dass ich nie ein Konzert von ihm sehe, bis ich mir das leisten kann. Weil da hat vor ein paar Jahren ein Konzert 400 Euro gekostet. 400 Euro? In Graz 400 Euro hat man für die Karten gezahlt. Sitzplatz geben oder einen Stehplatz oder sowas. Es hat nichts anderes gegeben, es hat nur, also 200 Euro und 400 Euro war dann halt das, was man bitte, 200? War. Ja. Naja. Aber das war am Anfang, aber da habe ich nicht gleich Karten gekriegt. Da würde ich mir eher überlegen, was ich alles machen kann mit dem Geld und dann würde ich mich dagegen entscheiden. Eben. Zum Beispiel 2 Packen Zigaretten kaufen. Oder sie, ja, oder in den Urlaub fahren oder so. Ja, eben. Und deswegen habe ich dann nicht angeschaut und habe mir dann einmal in Wiesen angeschaut. Ah. War ja später. Da war ein bisschen günstiger, gell? Ja. Habe ich das günstigere Angebot genommen. Leonard Cohen. Aber super war er schon. Er ist halt schon ein bisschen klasse. Für der Neil Young ist ja klasse. Ich habe Neil Young in der Stadthalle gesehen und... Nicht klasse. Mir ist während des Konzerts eingefallen... Hoppala, ich habe mir 1995, 96 oder sowas eine Live-CD gekauft, das Horst Live oder wie das heißt. Und ich habe es damals gehasst, schon die CD, und ich wollte es mir nicht mehr anhören. Und das ist mir während des Konzerts wieder eingefallen, dass ich diese Doppel-CD irgendwann einmal gehabt habe und die jetzt schon längst nicht mehr habe. Ja, nein, es gibt ein Konzert Ende dieses Monats, das heißt in der Arena, die Eagles of Death Metal. Mhm. Ja, ausverkauft. Furchtbar. Ja. Ja. Austrofred macht auch kein Konzert, oder? Der Austrofred hat im Moment ein Programm, in dem er allen, im Rabenhof glaube ich, wo er allen beibringt, wie man es geht, die Austrofred Academy ist es. Da bringt er allen bei, wie man in der österreichischen Musikszene Fuß fasst, glaube ich. Ja, das ist sein Ziel. Mit Berner Würstel und Schnitzel. Pferdeleberkäse heißt sein neues Buch. Super. Austrofred ist schon ein super Mensch. Ist schon ein super Mensch, ja. Und sonst Konzert? Jetzt nicht so weit gestern gehen. War ja vom Konzert. Nämlich? Auf Monsters and Men. In der Stadthalle? Nein, im Gasometer. Im Gasometer. Und? Sehr schön. Also es war ein wirklich cooles Konzert. Habe ich gut gefunden. Es war ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen Augenlulu. Sehr cool. Und Augenlulu. Die Band, ja, und die ganze Band, also die ganze Band ist voll schön. Die sind alle schön. Alle schauen ganz anders aus. Die alle männlichen. Alle, Stereotype sind vertreten, oder? Nein, es war so, alle Männer, die dort mitgespielt haben, waren irgendwann einmal mein Typ, glaube ich. Wie? Also so. Ja, variiert das so viele, oder was? Ja, ja, ja. Wow. Die mir gefallen hätten auch alle Frauen. Aber ich mag keine Frauen, also jetzt nicht so sexuell, aber. Ich mag Frauen prinzipiell nicht, das sind einfach. Nein, ich mag's schon. Aber ich bin der, der schlimm ist, gell, weil ich sage, Joko ist eine Frau und darf nicht aus der Wohnung. Ist schon okay. Nein, ich mag Frauen schon, aber sexuell halt nicht. Ja, ja. Ist alles. Aber sehr schönes Konzert. Cool. Kennst du Alte G? Die spielen jetzt demnächst. Ja, sind die gut? Ja. Die sind irgendwie eigenartig, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab's mir jetzt angehört, aber also, ich weiß nicht. Also hingehen werde ich nicht. Ich wird alt. Ja, na, ja nicht. Aha. Aber mit zahlt gar nichts mehr. Aber habe ich das beim letzten Mal schon erzählt? Ja, die bin nichts mehr zahlt, gell? Ja. So mein Hadern mit der Popkultur von heute. Ja, die kommen dann nicht, die ich sehen will. Das Neues entdeckt Maike Rosa Vogel, die finde ich sehr, sehr nett. Maike Rosa Vogel? Kenne ich nicht. Das ist eine Singer-Songwriterin der Deutsche, die halt singt und Songs writet. Ah, Und wen würdest du gern sehen? Ich würde gerne den Graham Coxon sehen. Okay. Der ist ja cool, ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob er noch immer cool ist. Was kostet er? Wahrscheinlich 30 Euro. Er kommt ja nicht. Achso, okay. Das kostet ein paar Pfund, 30 Pfund oder so. Was kostet er? Er kommt nicht. Na gut, dann. Zur Geburtstagsfeier buchen. Ja, aber weißt du mal, das sind so Sachen, wo ich mich frage, ist es 30 Euro wert oder 30 Pfund? Natürlich. Oh, sicher. Also die Karten für gestern haben wir über 30 Euro gekostet, aber es war schon gut. Das letzte geile, ja, aber du hörst ja viel Popkultur, die jetzt durch die Gegend schwirrt. Das letzte geile Konzert, was ich mir angehört habe, war, wo ich mir echt gedacht habe, war geil, gut, dass ich gegangen bin. Das war im Flex und das waren die Thermals. Mhm. Und die ist eigentlich auch eine Band, sagen wir mal. Oh. Ja, genau. Ja. Aber das Lied habe ich nämlich gar nicht gekannt, weil ich habe nur die ersten zwei Alben gekannt, die ich dafür richtig geil gefunden habe. Ich hatte schon. Hörst du mich nicht? Und die waren. Das Neue habe ich nicht gekannt, habe ich auch nicht so gut gefunden, finde ich noch immer nicht gut. Die sind so geil wie die ersten. Die heißen Fucking A und More Parts Per Million. Mhm. Das ist super. Mhm. Ich habe damals von gedacht, Namen her kenne ich es auch. Newcomer Band. Mhm. Ah, die sind uralt eigentlich. Ja. Kurz einmal Panik. Und ich sitze da drinnen und ich denke mir, das war schon wieder ein Jahr her mindestens. Also wir haben, können wir erinnern, der Sänger von der Vorband hat gesagt, ja, es schaut, dass ihr Österreicher nicht bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei sein könnt, aber ihr habt halt keinen Zlatan. Und ich schätze mal, dass er Schwede war und dass wir da gegen Schweden verloren haben. Das heißt, das ist eine Zeit her. Oder? Ihr kennt ja den Fußball nicht aus. Ich kenne mich nicht aus. Nur Formel 1, gell? Formel 1. Ja, Formel 1. Da gibt es einen neuen Weltmeister, habe ich gehört, oder? Den alten. Lewis Hamilton ist letztes Jahr schon Weltmeister geworden. Ja. Schon wieder? Ja, ja, furchtbar. Furchtbar. Merken wir das nicht? Die ganzen Unsympathler werden Weltmeister. Vettel, Hamilton. Ja. Wieso ist der Hamilton unsympathisch? Ja, weiß ich nicht. Denn? Ich glaube, dass die meisten Ungustel sind, aber ich kenne es privat. Das ja, nicht, kann ich jetzt nicht urteilen. Ja, die Sache ist halt die, die Leute sind ja meistens mehr oder weniger eh unscheinbar. Nur wenn sie dann wirklich im Rampenlicht stehen, dann kriegst du schon mit, wie die so ticken. Und dann potenziert sie ja die Persönlichkeit, ne? Und Hamilton ist halt irgendwie ja, unsympathisch. Ja, deswegen sollte ich nicht berühmt werden, aber, wenn sie meine Persönlichkeit potenziert. Aber vielleicht liegt es ja daran, dass ich... Das ich jetzt gerade. Warum? Was ist mit deiner Persönlichkeit? Nee, aber wenn sie das potenziert, so bin ich, glaube ich, relativ erträglich noch. Im Bereich, sagen wir mal, total im Bereich verträglich. Des Erträglichen, ja. Aber wenn sie das potenziert... Ja, wenn du reich bist, dann bist du noch verträglicher. Wir sollten alle nicht berühmt werden. Ja, reich wird schon genügen, oder? War gar nicht reich. Na, ist so anstrengend, glaube ich. Mal Ruhe haben. Ich will mit meiner Katz daheim sitzen und eine Ruhe haben. Ich will immer Kasse essen. Ja, dann bist du ja schon am Ende, oder? Bist du ja schon alles erreicht. Viel erreicht. Und das mit 230. Yay! Na, aber nein, mit berühmt, ich stelle mir das total anstrengend vor, wenn du berühmt bist. Dann kannst du nicht mehr auf die Straßen gehen und alle. Ich bin ja so schon paranoid, gell? Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt wirklich Leute, die mich kennen würden, erkennen würden, die ich nicht kenne. Mhm. Und die gehst so, du kannst ja nicht mehr Straßenbahn fahren. Mhm. Voll anstrengend. Und reich? Ja, reich ist vielleicht ein bisschen leichter. Obwohl, nein, ich glaube, reich ist ganz in Ordnung zu sein. Aber wenn du reich bist, kannst du immer noch Batman werden. Oder Iron Man, oder? Ja, aber der ist nicht so cool. Nicht so cool wie Batman? Ich weiß nicht. Mein Steißbein mag nicht mehr. Naja, in erster Linie lohnt es sich, reich zu werden, um autonom zu sein von den Mühen des Alltags. Das sowieso. Also deswegen sage ich, reich ist wahrscheinlich ganz okay. Mhm. Wobei, man weiß halt nie, was der Reichtum mit einem macht. Ja, es hat so ja jetzt... die Schönigkeit. Also es gibt die Leute, die sind so schön. Schönigkeit. Die Schönigkeit. Hast du nicht, ich habe das Wort Schönigkeit heute am Anfang von der Sendung erfunden, weil ich es nicht geschafft habe, diesen Scheißtext normal. Ich habe gedacht, das ist dort gestanden. Nein, und hab gedacht, das habe ich cool. gesagt. Natürliche Schönigkeit. Weil ich noch immer so mit den Gedanken ganz woanders war. Na, aber es ist ja, mit Schönheit ist es ja so. Kennst du sicher Menschen, die sind schön, wo du einfach weißt, dein Charakter ist von deiner Schönheit beeinflusst worden. Ich sage jetzt nicht positiv oder negativ, aber es ist einfach die Art und Weise, wie Leute mit dir umgehen. Immer schon umgegangen sind. Und immer schon umgegangen sind, hat halt einfach das beeinflusst. Und ich glaube, dass mit, mit dem Reichtum genauso ist. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das sich noch auszahlt, jetzt mit 32 irgendwie anders zu werden. Doch, jetzt zahlt es ja schon aus, weil du machst keine Fehler mehr, die es mit 18 macht. Also, versinkst du in dem Heroin oder so. Naja, aber andererseits, wenn so Lottogewinner kriegen, ja immer gleich einen Psychologen zur Verfügung gestellt oder es wird ihnen angeraten. Letztens. War Lotto Samstag, Lotto Freitag, das heißt, man hat ins Museum dürfen mit Lottoschein. Echt? Kunsthistorische Museum, da ist gerade eine Cornell-Ausstellung. Echt? Ich wollte am Sonntag ins Kunsthistorische Museum gehen, war gratis Eintritt mit deiner Babak-Bankomatkarte. Echt? Okay. Kunsthistorische Museum. Und warst dort? Nein, war nicht dort, ich bin noch ein bisschen krank daheim gelegen. Super Ausstellung, die Boxen vom Joseph, Stephen, ich glaube Cornell mit Doppel-L. Am Schluss der extra Wes Anderson ist gekommen. Wollte sie unbedingt die Ausstellung anschauen, weil die ganzen Exponate, die haben es dort und dort und dort zusammengeschnurrt und das ist das erste Mal, dass die so in der Form zu sehen sind. So. Jetzt sind wir irgendwie ganz woanders hinkommen. Gell? Du bist ja ein Künstler. Ja, du bist ja Musiker. Ja, nein. Ich bin nicht Musiker, ich bin Musikant. Ach so. Das ist ein Unterschied. Nein, ich bin kein Künstler. Ach so. Ich mühe mich damit ab, dass ich C-Dur und G-Dur und F-Dur in einen halbwegs harmonischen Kadenzgleichklang bringe. Also das würde jetzt nicht sagen, dass ich Künstler bin. Nicht jeder, also ich glaube auch nicht jeder, der einfach irgendwo ein Loch in die Wand bohrt, ist automatisch gleich ein Künstler. Das ist immer... Du Künstler! Nein. Ja, aber das ist voll schwierig, diese Definition, oder? Was ist Kunst? Kann ich auch? Nein, kannst du nicht. Ist mir eh klar. Ich könnte über das gar nicht reden, weil ich habe einfach keine Ahnung von Kunst. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich habe keinen blassen Dunst. Ich weiß nicht, ob es gefällt oder es gefällt. Er zitiert, glaube ich, gerade insgeheim die EHV und von Kunst keinen Dunst. Also, hat sich das gereimt, das mir nicht mal aufgefallen. Und die EHV singt. Ja, nie wieder Kunst. Was ist Kunst? Stimmt, jetzt kommt's mal. Boah, das ist schlimm, die ERV ist schon schlimm, oder? Bitte? Naja, sind wir nicht böse. Naja, das Album, also da hat es bessere Geld gegeben. Geld oder Leben ist schon, das ist schon gut gewesen. Ja. 1987, oder? Das schmissen wir vom Eishockey, wenn einer auf die Strafbank muss. Achso, ja, du gehst ja in die Halle ab und zu. Ich gehe in die Halle, ich gehe sehr gerne. Sogar jetzt noch voll lieber. Halleluja. Weil jetzt der KC wieder gut spielt. Was sich binnen Sekunden und Wochen wieder ändern kann. Aber du hast selber Schlittschuh laufen? Nicht gut. Nein, sogar sehr schlecht. Ui, ich will Schlittschuh laufen gehen. Wir kennen ihn ja. Ich hab welche. Ja. Ich hab mir letztes Jahr welche gekauft und bin kein einziges Mal laufen gegangen. Mach mal einen Ausflug. Ein Podcast-Ausflug. Unser Weihnachtsausflug. Oh, ein Weihnachtswichtel-Podcast-Ausflug auf die Kunsteisbahn Engelmann. Mhm. Über den Dächern Wiens. Ja. Nix, Neusiedler See. Bei plus 5 Grad. Nein. Der Hans geht. Ja, wobei im Neusiedlersee ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Ach Gott, ja, naja. Wartet mal, wir haben jetzt einen. Wir sind jetzt gerade bei Crowdinvest. Ah, ich weiß was. Ja, erzähl. Bitte, ich weiß was. Was ist ein Quantenfest? Honda. Honda. Ja, für dieses, für die, habe ich Algendrink, das ist ein Algendrink. Ja. Na, Conda ist die Plattform und Helga heißt der Algendrink. Mhm. Algen? Algen, ja. Ich habe das neulich probiert, bin zufällig in ein Lokal über das gestolpert, weil ich habe es vorher schon gehört. Und das Ding hat ungefähr so viel Zucker wie Bier, also 0,3%, relativ und wenig. Und schmeckt es? Es schmeckt ein bisschen, es hat Kohlensäure drin. Halt. Mhm. Und es schmeckt halt, es hat, wie halt Grüntisch auch so ein bisschen schmeckt, mit so einer leichten, also Kaffee ist ja so ein bisschen säuerlich immer so im Abgang, mhm, so, ja, und, unterm Gaumen. Und das Getränk hat das auch ein bisschen. Naja, es ist schon okay. Der Preis ist halt schon deftig. Was kostet es? Ich glaube, das hat so 3,50 oder so gekostet. Für ein Flascherl oder wie? Für 0,25 oder 0,30 oder so. Und ja, die sind jetzt gerade auf Conda, die sind ungefähr nur 3 Monate lang, dann Geld einsammeln. Im Gegensatz zu Crowdfunding geht es beim Crowdinvesting darum, dass die Leute so ein sogenanntes nachrangiges Darlehen haben. Das heißt, wenn sie pleite gehen, dann bekommt der Investor meistens nichts, weil die Bank als erstes begünstigter wird. Mhm. Und naja, man ist halt dann Teil des Unternehmens und man kann dann. Ja, beim Crowdfunding kriegt es ja nichts, wenn das. Weil beim Crowdfunding entweder wird die Schwelle. Die Finanzierungsschwelle überschritten, dann wird startet das Projekt. Ja, oder du kriegst das Geld wieder zurück. Okay. Ja. Oder das Projekt oder das Geld wird gar nicht genommen. Wenn die Finanzierungsschwelle überschritten wird, ja, dann fängt es an. Dann ja. Ist dein Geld weg. Du kriegst dann halt vielleicht einen Einkaufssackel von denen, weil das steht drinnen, aber du kriegst nicht, du hast kein Anrecht drauf. Weißt du, was ich meine? Ja, du kriegst an, also beim Crowdfunding hast du halt Anreizsystem, ne? Aber ja. In erster Linie ist halt etwas, ist es Unterstützung, ist ein gratis Geld eigentlich, ja, ne? Eine Spende im Prinzip. Genau, beim Investing ist es so, dass du ein Investor bist und dass du halt mit, ich weiß nicht, 4,5% pro Jahr, wenn der Businessplan funktioniert. Mhm. Und wenn das Ding verkauft wird, dann kriegst du halt einen anteilsmäßigen Wert davon, von dem Betrag. Ja. Aber also, die Frage ist halt. Wenn es verkauft wird, kriegst du nichts, dann wartest du so lange, bis es verkauft wird oder was? Ja, du brauchst. Du kriegst schon 4,5% sind geplant. Pro Jahr. 4,5% vom Gewinn oder 4,5% von dem, was du... Von deiner Einlage. Meine Einlage. Genau. Naja, es ist halt ein Risiko, Totalausfall kann es sein, es kann funktionieren. Du kannst das frühestens, glaube ich, nach 5 oder 10 Jahren, weiß ich nicht, was wenn ich also praktisch wieder das Geld zurückholen oder beziehungsweise den Anteil verkaufen. Mhm. Das geht, ja. Das ist halt die Frage, Algendrink, ne? Das ist halt im universitären Rahmen, haben sie das entwickelt. Algen, ja. Und haben sie halt das schützen lassen, weil sie gedacht haben, ja, das ist nicht schlecht. Sie haben das ja zufällig bemerkt. Oder? Das ist aber witzig, oder? Da kann man ja abhängig werden, oder? Von Algen. Ja, die haben das ja zufällig entdeckt, oder? Nein, das ist ein Uni-Projekt gewesen. Ja, ich habe gedacht, die haben bemerkt, dass das schmeckt einfach. Das weiß ich nicht. Der kostet in dem Video, in diesem Crowd-Investing-Video, haben sie dann. Also hätten sie in einem Labor. Mhm. Ist das Labor am Ende eines Tunnels? Ja, ich habe mal eine Lehrerin gehabt, die hat immer Labor gesagt. In Wien sagen viele Labor. Labor. Im Labor, die hat aber auch gesagt, machen Sie bitte eine Fotokopie. Ja, Kopie. Mhm. Im Labor haben sie herumgepanscht und sind zufällig draufgekommen, dass das schmeckt. Naja, das ist ein schöner Mythos, ich weiß nicht. Naja, das ist in diesem Video gewesen, ich glaube, was das Internet sagt. Ja, das ist eine gute Idee. Aber schmeckt's? Was du sagst, es schmeckt? Es schmeckt ganz lecker und ich glaube, es gibt genug Wahnsinnige, die sich sowas kaufen. Ich bin ja jetzt auf Macabre eingestürzt. Mir taugt das jetzt voll. Ja, ich mag es auch ganz gerne. Wenn ich noch ein 5. Mal Macabre trinke, schmeckt es nicht mehr nach Fisch. Aber ist erstaunlich, weil da sind keine Algen drinnen und wenn Algen ja, schmecken, aber dann es schmeckt, eh findest du nicht, dass Macabre fischig schmeckt? Ist das nicht so wie Foucade oder was ist das? Beim Siedeln? Bei dir beim Siedeln habe ich das erste Mal seit langem. Ich habe einmal Macabre getrunken, das erste Mal. Dann habe ich es bei dir gekriegt und gedacht, also nicht mehr so extrem grausig. Hey, mach mal einen Remix damit, mit diesem. Schauen wir mal. Das geht jetzt alles heute. Dann habe ich es einmal beim DM gekauft, weil ich wollte was in einer Glasflasche haben. Why? Weiß nicht, weil ich wollte hipstermäßig daherkommen. Wahrscheinlich. Weil es dann Aufzug hast, deswegen. Weil den Aufzug hast. Das müssen wir auch als hochtragen, oder? Glasflaschen hochtragen. Du hast dann einen Lift. Aufzug? Nein, nur so unterwegs. Ich war unterwegs. Und dann mag jetzt nicht aus Plastik trinken. Ah, okay. Ja, ich wollte einfach kann ich verstehen, ja. Im Mund haben. Es ist schon, macht schon, was. Ich finde das Gebinde, ja, find auf jeden Fall. Und für ein Bier war halt einfach noch zu früh, glaube ich. Oh, da muss man einen Knoten machen. Ich habe eine Frage noch, ja. Ja, und ja, Bier kannst du auch nicht mehr zustöpseln. Das ist blöd. Ja, Moment. Und ich habe das dann getrunken, das hat dann recht gut geschmeckt. Und jetzt habe ich dann angefangen, wirklich makaber, also on a regular basis. Ich habe es mir jetzt sogar einmal für die Schule gekauft und dann in der Pause getrunken. Mhm. Hast du die Vierer gehabt? Nein. Ich merke da keinen so großen Unterschied. Wieder ist Koffein drin? Mate. Ach so, das ist das. Ah, so. Das ist ja so wie dieser, super, wie diese Gloria, wie heißt sie, Helga? Helga. Helga, das ist auch für Hangover und so. Ja, ich glaube, es wird auch so ein bisschen mit Entgiftung beworben. Das ist ja Blödsinn alles. Ja, glaube ich. Im Land ja, gibt es das zu kaufen, wer es testen will. Mhm. Das ist ein Lokal im 7. Bezirk. Die haben echt gute Küche, vegane Küche. Mhm. Sehr lecker. Hast du einen Lieblingsdrink? Ein Lieblingsdrink? Gin Tonic und Brusttee. Ah ja, stimmt, ja. Erstaunlich, also du hast es gerade da. Ja, erstaunlich, gell? Heute ist mein Tag. Was ich sonst noch gern trinke? Schwester, können Sie mir den Blasen- oder Nierentee bringen? Nein. Meistens trinke ich Tee. Es gibt bei der Firma Monster einen Low Carb Energy Drink, den hat es bis vor einem Jahr überall noch gegeben in den Supermärkten. Dieser Stadt und jetzt gibt es ihn nirgends mehr. Und ich finde den so super und ich finde ihn nirgends mehr. Außer einer Tankstelle, aber Tankstelle kostet ja praktisch doppelt dort. Den Rehab, ne? Nein, nicht den Rehab, den blauen, den Low Carb. Und natürlich Twettler Dunkles. Mhm. Hat irgendjemand schon von euch das neue Bier von Wittelburger Dunkel mit der Plopp? Ich hab gedacht, Otter kriegen. Ja, ist Plopp. Also dieses Wieselburger hat einen Plopp. Warum ploppt denn das so? War da nicht irgendwann so eine Werbung? Plopp so. Oh, die sind ja richtig lustig, die Otterkringer. Ja, klar. Also mich haben sie schon. Nein, ich mag Otterkringer nicht. Und Wieselburger eigentlich auch nicht. Aber da... Murauer, ja. Ovčarek macht Werbung dafür. Und den habe ich das letzte Mal auf dem Weg in die Arbeit gesehen. Den mag ich aber auch nicht so. Ja, ich meine, er hat mir nie was getan und wahrscheinlich ist er ein klasser Bursch, aber... Darf man das sagen, dass man jemanden nicht mag schon, gell? Ja, ich finde find Lewis Hamilton zum Beispiel auch sehr, sehr uninteressant. Stimmt, wenn du einen Hamilton wissen kannst, dann kann ich oft schon richtig. Ich mag auch irgendwen nicht mögen. Wen denn? Ja, weiß ich noch, überlegen. Herbert Prikopa. Nein, der war doch ein riesen Arschloch. Der auch Spaß muss sein, Alter. Nein, überleg mir noch einen. Der Herbert Prikopa ist super. Was hast du gegen Herbert? Ist mir jetzt so eingefallen. Weiß ich nicht, wieso. Überleg mir noch einen. Wie heißt denn der Enrico auf Deutsch? Also auf richtig. Caruso. Nein, der depperte Clown aus dem Kinderfernsehen. Ja. Nein, der lebt noch, aber er ist schon sehr, sehr alt. Ich weiß es sogar, Heinz Zuber ist der Ort, oder? Zuber, aber wir nicht aber nachschauen müssen, aber es stimmt. Gell? Ja, das ja, Heinz Zuber hast du. Aber der Erich Schleier, aber der war cool. Einfach schleierhaft, wie man den mägen kann. Der war gut. Solange es nicht der Robert Steiner ist. Gell? Denke ich nicht, wiederum nicht. Nein, ja nicht. Robert Steiner? Wer ist das? Das ist ein Schönling, Radio Wien Schönling. Ah, okay. Aber, nee, ich kenne niemanden vom Radio, was das ist, dann immer nur. Kennst du die Stimme, gell? Im Radio. Ja, ist ein Radio, gell? Und dann den Sohn? Schönen tun sie ins Radio und nicht ins Fernsehen. Ich weiß es nicht. Im Fernsehen sind ja auch nicht alle schön, oder? Nein. Jetzt haben wir nicht im Radio alle angenehme Stimmen. Ja, das stimmt auch wieder. Manche sind da die ganze Zeit verschnupft. Ich bin nicht verschnupft, eben nur. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft. Politiker sind auch nicht unbedingt schöne Menschen. Ja, aber das ist jetzt nichts, was ich bei einem Politiker brauche. Also die Leute, die sagen, ich wähle den Strache, weil der ist so fest, vor denen habe ich keinen Respekt. Es ist sowieso mit Respekt relativ schwer. Vor WLAN. WLAN. Ich weiß es nicht. Ich tue mir leicht, wenn jemand sagt, ich will jemanden, weil er meine politische Meinung vertritt und weil ich das Gefühl habe, dass er mich im Parlament angemessen vertreten kann. Dann sage ich, ja passt, das ist halt Demokratie, das ist ein scheiß System, was willst du machen, wir haben kein anderes. es geht auf die Schnelle, finden wir jetzt auch nichts, was besser ist, gell? Wir haben mal Tage damit zugebracht, gell, das herauszufinden. Aber ja, stimmt, ja, es gibt wirklich kein Gescheiteres, hast recht, ja, mit Erbsen zählen, nicht Erbsen, was man Reiskörner. Reiskörner zählen. Aber wenn jemand einfach sagt, den wähle ich, weil der ist feisch, dann weiß ich nicht. Das ist kein Kriterium. Das ist schon vor 15 Jahren schiefgegangen, oder? Vor 15 Jahren? Ja, da war ja der Grasser, der Fäscher, Fäscher der Nation, unser jüngster Finanzminister. Ja, und jetzt haben wir den jüngsten Außenminister, ja, so genau. Fesch und jung und schön. Ja, so fesch ist der jetzt aber nicht. Naja, er ist ja so ein schlechter Schönling. Und der Grasser war auch nicht fesch in Wirklichkeit. Ja. Wir waren der letzte fesche Politiker. Heinrich der Achte. Franitzky. Hallo. Franitzky hat okay ausgeschaut. Der Franitzky hat okay ausgeschaut, der Franitzky. Jetzt, was ist mit dem? Na, erst was vorher war, der Sinowatz mit seiner Nase. Ja, was hast du gegen den Fred Sinowatz? Der war immerhin Historiker. Echt? Ja, der Franitzky hat nur Basketball gespielt. Babak-Direktor. Ich suche euch jetzt da bitte. Suchst du uns einen schönen? Na, wir waren wirklich ein fescher Politiker, würde ich gerade. Ja. Der Kanadier, der eine, der ist jetzt nicht so schier. Stimmt, der ist noch relativ jung. Ha, gestern, apropos Kanadier, der hat auch so eine Wasserfrisur, so einen Wasserscheitel. Letztens habe ich weiß nicht, wieso ist ich gestern drauf gekommen. Ja, so Föhndauerwelle, so ein bisschen. Okay. Ne? Nein, ohne Dauerwelle, nur halt nur Föhn. Wasser mit Föhn. Gestern habe ich geschaut, wie die Leute heute von Dynasty der Denver Clan ausschauen. Ja. Ja, die schauen doch ganz gut aus und sind teilweise noch am Leben. Die Biene ist echt verliebt. Wenn das nicht schön ist. Naja. Das ist vom Haderer. Also, ah, der hat einen Franz Franitzky gezeichnet. Können also, alle googeln. Dynasty, ja, das kann man. Schick den Link auf. Dann haben wir es in die Shownotes. Vielleicht kriegen wir sowas zusammen. Ja, war eine super Serie. Echt toll. Ja, aber wie frisurenmäßig oder was? Oder wie hast du das jetzt? Wie kommst du jetzt auf Dynasty und Denver Clan? Wenn du mir jetzt so schnell fragst. So mal, ich habe ein Bild im Kopf gehabt und da hat sich ein anderes Bild gematcht. So wie Google Goggles. Ja. Verstehe schon. Weil wir gerade bei der Politik sind. Bitte. Außer kennst du ja das Nudging? Nudging bedeutet Schubsen. Ständig gelenkt. Naja, genau. Es beginnt ja mit der Fliege im Pissoir, ne? Kennst du die Fliege im Pissoir, Biene? Nein. In Pissoir wird eine Fliege raufgemalt, genau, damit die Leute in die Mitte pissen und nicht herum. Oder ein Fußballtor, also im alten Flex hat es ein Fußballtor im WC gegeben. Oder Eiswürfel gibt es in Brasilien. Ah. Und da lodelt man Eiswürfel und alle Männer wollen natürlich die Eiswürfel zum Schmelzen bringen mit ihrem Lulu. Warum das? Naja, damit es nicht in alle Richtungen, sondern. Also damit sie nicht daneben blitzen. Ja, eben, und die Regierungen und Firmen dieser Welt machen das natürlich auch. Aha. Und ist halt die Frage, ne? Ist das jetzt Manipulation und. Aber jetzt gib mal mehr Beispiele als nur ein Tor im Pissoir. Na, zum Beispiel, ich bin jetzt bei einer Firma, bei einer Online-Firma, jahrelang Kunde oder Partner gewesen und jetzt würde ich gerne wissen, was die für Daten von mir gesammelt haben und gesetzlich steht mir da zu, dass ich die Auskunft bekomme. Ne? Ja. Ich muss einen gewissen Betrag bezahlen, der kostet unter 10 Euro. Wofür einen Betrag bezahlen? Wort oder was? Ja, das ist halt Bearbeitungsgebühr und so. Und jetzt wollen die aber, dass dieser Betrag als Scheck bezahlt wird und schriftlich angefragt wird nach Irland. Ne? Das heißt, ich muss jetzt ein Einschreiben schreiben nach Irland, muss einen Scheck beilegen und dann genau denen schreiben, was ich gern wissen möchte. Und es ist gar nicht so einfach, einen Scheck zu bekommen. Ich habe noch nie mein Leben einen Scheck. Ja, eben. Ich hätte schon nicht. Gerne ein geiles Scheckbuch. So mit ja. Und das ist... Stars and Stripes lage drauf. Ah, ich krieg Muskelkater. Wie du ich war halt schwimmen. Ja, aber wie tust du jetzt einen Scheck? Und das nenne ich Nudging. Naja, ich hab's jetzt einmal... Ach so, das heißt also einfach Barrieren... Ja, einfach so den Leuten das so un... Also, weil sie haben ja keinen Gewinn davon. Sie müssen das machen, aber sie dann halt so schwierig wie möglich gestalten, so damit möglichst wenig Leute das in Anspruch nehmen. Ja, wie heißt die Firma? Du machst ja ein bisschen diesen, die oder? Die Firma heißt Airbnb. Ah, okay. Böse. Oder? Echt, einen Scheck wollen die haben? Die wollen einen Scheck haben. Sehr work. Tja. Geh bitte was, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, es ist... Die sollen PayPal nehmen. Na, die... Hast du, schulden die dir noch Geld? Nein. Weil dann könntest du nämlich... Ja, das ist das Nächste. Weil dann könntest du nämlich sagen, hey, ich nehme keinen Scheck oder keine Überweisung, sondern es muss ein Jockey mir bar vorbeibringen in Briefmarken oder irgendwas, keine Ahnung. Nein, die kriegen von mir Geld und nicht ich. Ach so, du meinst das so. Ja, dafür gibt es ja Geschäftsbedingungen, die ich schon zugestimmt habe. Aber weißt du, die Sache ist ja die, du musst denen das schreiben und dann antworten sie dir als Mail. Das ist schon Diskriminierung, weil das ist halt irgendwie, du kannst nicht replyen. Oh ja, einmal kannst du replyen und dann wird das sogenannte Ticket wird dann als bearbeitet und du kannst es nicht mehr bearbeiten. Ah, du kannst da keine Kommunikation mehr aufbauen, weil das wird dann als bearbeitet angesehen und wird nicht mehr bearbeitet. Und das ist halt, ja. Voll ungut. Ja, auf alle Fälle weiß man jetzt, mit wem man es zu tun hat und wie die so agieren. Ja, okay. Also bei Airbnb werde ich meine Hundehütte sicher nicht vermieten. Aber wir haben noch Guthaben bei denen. Inwiefern? Wie? Naja, so was die dieses Reiseguthaben, was man halt kriegt, wenn man Leute zu Airbnb bringt. Vielleicht kannst du mit meinem Guthaben zahlen. Wie gesagt, ich habe ihnen angeboten beim nächsten Check-in. Ich habe nur einen Gast von denen. Dass die mir die, dass sie es einfach abziehen. Ja, leider ist das E-Mail gar nicht angekommen. Ne? Ah. Mhm. Und ja, aber dann würde ich halt trotzdem, dann würde ich jetzt erst recht und wirklich, wie kriegt man einen Scheck in Österreich? Ja, da muss also man zu einer. Die Österreicher sagen gern, jetzt erst recht. Waldheim vor Präsident. Naja, ich habe mal der Bank geschrieben, die Bank hat mich zurückgerufen und hat gesagt, okay, naja, da gehen Sie zu der Bank. Dann bin ich zu der Bank gegangen, am Westbahnhof, und die haben gesagt, nein, wir sind so eine Zwischendurch-Filiale, wir können keinen Bankcheck zeichnen. Dann müssen sie, Lugner City da, gehen sie dorthin. Aber dann habe ich schon eigentlich, ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Ne? Ja, aber nimm dir die Zeit. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder kündige ich das so, wie es ist, oder ich tue das vorher nur abfragen. Aber kündigen werde ich so nicht hin. Aber du kannst ja die Daten löschen, die müssen sie ja dann löschen, oder? Ich habe ein Recht darauf, dass meine personenbezogenen Daten gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden und sofern sie nicht der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht bedürfen. Unterliegen. Ja. Mhm. Ja, es ist eine ziemliche Blackbox. Mhm. Ui. Ich weiß leider nicht. Na, wenn jemand von unseren Hörer oder Hörerinnen einen Scheck hat. Ja, Frauen auch, gell? Kennt man. Wir haben jetzt ernsthaft schon 3 Hörer, sagst du? Ja. Ich will, du musst der Momo nur sagen, dass ich das anhören kann, dann haben wir 4. Das heißt, dann haben wir schon mehr Hörer, als wir eigentlich sind. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon einmal gar nicht so schlecht, gell? Also, wenn irgendjemand da draußen, hallo Welt, wenn irgendjemand weiß, wie man Airbnb ficken kann, darf man ficken sagen? Oder ob man oder einfach einen Scheck haben. Und einen Scheck. So ins Vorbeibringen, der Dom gibt's Geld her. Ja. Die Geschichte ist erledigt, oder? Nö. Ich kann mir einen Scheck schon selber holen. Der Witz ist ja, du hast 10, 15 Euro Spesen für einen Betrag von 6 Euro, den du zahlen musst. Was, 6 Euro musst du nur zahlen? Es entweder 6 Pfund oder 6 Euro, ich weiß nicht mehr auswendig. Ich glaube, es sind Euro. Ja, klar, Irland hat Euro. Kannst du ihnen den Geldschein nicht einfach per Post schicken? Die wollen ja einen Scheck haben. Sie wollen einen Scheck haben. Einen ungedeckten. Der muss gedeckt sein. Das wäre natürlich nicht schlecht. Einen ungedeckten Scheck, 6 Euro. Das ist nämlich wahr, wie ist denn das? Du kannst es von einem Konto ausstellen lassen, wo genau 6 Euro drauf sind, und sobald du deine Daten hast, bündest das Konto, wendest das Greenpeace und schickst denen die Spendenbestätigung. Haha, in your face. Nicht, gell? Tut man nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie so viel Zorn mit einer Internetfirma gehabt. Ich überleg gerade. Nein. Die, mit denen ich immer was zu tun habe, die machen immer so nette Sachen. Also jetzt was machen sie? Schicken sie dir Geschenke? Kommt der Jockey vorbei und bringt dir Geld? Nein, aber zum Beispiel, die sagen einfach, was, das, was du dir bestellt hast, gefällt dir nicht, schickst du uns zurück. Das ist cool. Das ist super, ja. Dann druckst du, ich schick's zurück, dann druckst du so eine Rücksendegeschichte aus und dann schickst du es zurück. Genau. Aber warum versendet kann Amazon keine Rechnungen mehr mit? Die muss man sich selber ausdrucken. Echt? Und man kann es nur mal innerhalb von einem Jahr ausdrucken und was älter ist, geht nicht mehr zum Ausdrucken. Meine Erfahrung. Ich habe genau einmal was auf Amazon bestellt, glaube ich, wenn überhaupt. Ich bin in Amazon Prime eingestolpert. Oh. Ja, nein, ich wollte eigentlich. Ist das stolzer Besitz einer Kreditkarte, oder? Nein, ich wollte eigentlich nicht, aber dann habe ich aus Versehen auf Jahr probe Monat geklickt. Und dann habe ich vergessen. Also gestolpert, wirklich. Ja, ich bin echt eingestolpert. Dann habe ich nämlich vergessen zum Kündigen den Probemonat. Dann haben sie mal 50 Euro abgezogen. Und gesagt, ja, jetzt wäre ich. Aber jetzt aber, gell? Und? Was ist das eigentlich? Erklärst du das ein bisschen? Ja, klar. Amazon Prime ist einfach nur, dass du zahlst 50 Euro im Jahr und dann hast du keine Versandkosten mehr. Mhm. Und du kannst das Drecks Amazon Prime Video schauen, wo es aber keine Sachen gibt in Wirklichkeit. Also das ist ziemlich leer. Und wenn es ist, dann ist es nur auf Deutsch. Ich habe mal was gesucht, weil da gibt es jemanden, der einen Account hat, aber... Und jedenfalls habe ich mir jetzt einen vorgenommen, ich tue ja regelmäßig, ich bestelle schon bei Amazon, weil ich finde Amazon deliverten, und man kann mit mir gerne über Arbeitsbedingungen reden, aber dann reden wir über alle Arbeitsbedingungen und über die von den Kakaobauern oder von den Zigarettenfarmer oder von Kaffee und so ein Scheiß, weißt du, man kannst überall anfangen, warum ist egal. Ja. Und ich habe halt einfach beschlossen, jetzt werde ich Amazon so mit den Versandkosten mir meine 50 Euro wieder zurückholen. Also einfach alles extra bestellen. Alles extra bestellen. Aber nicht mehr bestellen, als du sowieso bestellt hättest. Nicht mehr als sowieso, aufpassen. Aber ich habe ein Jahr Zeit. Also ich habe noch bis, man hat angefangen, im Juni oder sowas. Mhm. Also ich habe jetzt noch Zeit und die glaube ich, es kommt langsam hin, weil es sind ja doch immer 3 Euro. Wenn ich was brauche, bestelle ich. Ja, genau, dann sag mir Bescheid. Ich habe auch schon, also natürlich nur, müssen wir zuerst schauen, ob das mit den Geschäftsbedingungen eingeht, aber ich kann dir ja Geschenke schicken, gell? Genau, ja. Nicht, dass man da jetzt an öffentlich über also jedenfalls. Wäre natürlich jetzt blöd, wenn Amazon selber mit ihren Lieferfirmen diverse Knebelverträge abgeschlossen hat, sodass diese Lieferfirmen wahnsinnig viel Arbeit haben und ja aber auch nicht wirklich mehr Geld bekommen. Ja, das tut mir leid, aber das finde ich was für Dinge, not my department. Was für Dinge kaufst du denn eigentlich über Amazon? Das ist ja, für mich war das immer früher so, Tonträger, jetzt eh nicht mehr, Bücher, und Bücher. Wobei Bücher, da gibt es ja die wunderbare Bücherei, ne? Und also, bei Büchern hat man sowieso nie ein Ding gezahlt, nie tiefer Kosten am Anfang halt damals, als ich bestellt habe. Ja. Kopfhörer war das letzte. Heute ist das Backblech. Das Backblech. Es gibt extrem. Es gibt ein. Es gibt ein Waffeleisen. Ein Waffeleisen, Death Star Waffeleisen. Death Star Waffeleisen. Ich habe zum Beispiel jetzt Weihnachtsgeschenke, Kaffee alle bei Amazon. Wen schenkst du was? Meiner Familie. Da haben wir eigentlich nur senden, bevor Weihnachten ist und das Jahr vorbei ist. Ja, würde ich schon. Schon. Oh, ich meine, das ist ja erst November. Ich wünsche mir. Einen Schnaps. Ja, ein Dr. Who Eiswürfelform. Was von mir? Ich kriege von dir ein Amazon-Geschenk. Ach so. Schau her. Ah, warte, jetzt habe ich nicht gesehen. Ja, ja. Ein Dr. Who, was? Waffeleisen? Nein, das ist das Death Star Waffeleisen. Eiswürfelform. Okay, ja, passt. Schreib mir noch einmal eine E-Mail oder schick mir einen Link. Nein, überlege ich mir noch. Ich überlege mir noch. Schick mir den Link, dann schicke ich dir das. Und sonst, neben Einkaufen, was macht das ästhetische Leben außer Theater? Geht's ins Theater auch? Theater. Ich war jetzt im Theater, ja. Was? Ich habe mir angeschaut, gutes Stück, Blutschwestern. Mhm. Habe ich mir angeschaut, war sehr gut, hat mir gut gefallen. Tanztheater heißt, ich bin jetzt ein richtiger Tanztheater. Wo? Aficionado. Im Dschungel ist das. Ich weiß nicht, ob es das noch spielen, man müsste noch schauen, aber ist sehr cool. Geht es einfach darum, um Frauen, die tanzen und sagen, dass es scheiße ist, wenn Männer sie als Sushi-Rolle bezeichnen. Also ich bin letztes Jahr bin ich eingeladen worden zum Dingstanz. Impulstanz. Und dann haben sie da Leute ausgezogen. Ja, das ist ein bisschen. Das ist beim Tanztheater ein bisschen das Problem, dass die halt sehr gern ihren Körper herzeigen. Also die sind sehr zeigefreudig. Aha. Tanztheater-Darstellerinnen und Darsteller. Wieso war es, warum die das mehr sind als Musiker zum Beispiel? Liege auf dem Kabel drauf. Weil Musiker ziehen sich jetzt nicht so aus. Vielleicht, weil sie einfach einen geilen Körper haben im Gegensatz zu Musikern. Oder der Regisseur verlangt es halt einfach. Ja, weil Leute kommen. Findet. Weil er es selber kennt. Echt? Nein, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt. Ich denke mal, jedes Mal, wenn sich auf der Bühne wer auszieht, sollte ich nicht vielleicht besser wegschauen. Naja, mein Problem vielleicht. War bei Lulu, falls ihr das Stück kennt, ja. Da sitzt sie am Anfang da und hat so einen relativ langen Monolog und die hat geredet und die hat so ein Tuch eigentlich oben herum gehabt, um den Körper. Und die hat so energisch geredet, dass ich gedacht habe, die ganze Zeit, ihr fällt das gleich über die Brust, aber die Arme. Und ich war die ganze Zeit, ich mich nicht konzentrieren können, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist sie bald knockert. Dass sie dann noch komplett knockert auf der Bühne herumrennt, habe ich nicht wissen können. Aber ich habe die ganze Zeit am Anfang gedacht, jetzt ist sie knockert. Scheiße. Was denkt sie da als Schauspielerin? Aber sie wollte es ja, sie hat sie wahrscheinlich weiter. Oder man will es, weil dann kommt man eher in die Zeitung vielleicht. Oder inzwischen auch nicht mehr, weil es ist jetzt nicht mehr so extrem. Ja, es ist schon. Wenn sich alle ausziehen, ist es nicht mehr interessant. der Erste, der sich auszieht, der ist interessant. Ja, ich weiß es nicht, aber jedenfalls, das war ein ziemlich cooles Stückchen, das Blutschwestern. Und war aber ein bisschen, ja, okay, 14 Euro, müssen wir einreden. Das Schauspielhaus hat etliche Tickets verlost, weil die jetzt im November, glaube ich, erst eröffnet wieder haben, also nach der Sommerpause. Und da habe ich ein Gratis-Ticket bekommen. Punk und Politik hat das Stück geheißen. Mhm. Das war sehr okay, lustig. Man hatte immer den Eindruck, es gibt nur deutsche Schauspieler und ja. Es gibt sehr viele, ja. Oder die sprechen, die Österreicher sprechen auch so ein Theaterdeutsch. Aber das R kennt man, gibt es ja nur in der Josefstadt wahrscheinlich. Ne? Das R. Das rollt da runter die Josefstadt. Wer hat das so super gekonnt? Der Typ, der bei Fahrenheit 4 vom Feind mitgespielt hat. Oskar Werner. Alkoholiker, 84 gestorben. Gott im Himmel. Und nächste Woche am Dienstag schauen wir Alte Meister an. Mhm. Volkstheater. Bernhard, oder? Bernhard. Ja. Mit Bernhard bin ich auch nie ganz reingekommen. Oh ja, ich schon. Ja. Doch, doch. Es wundert mich, du bist ein renitenter Querulant. Ich bin ein unguter Hund. Aber echt, als Kind habe ich immer geglaubt. Weil ich auch Thomas heiße, muss ich auch so ein zwiderer Typ sein. Wenn dann Bernhard, gell, dann lasse ich mich nicht mit einem Turini oder einem Handke abspeisen. Jeder Satz ein Volltreffer. Ja. Als Kind schon wusste ich, Bernhard ist die Zukunft. Ein kluges Kind. Ja. Gott, was du auch so ein klugscheißer Kind wie. Altklug. Ja. Habt ihr andere Kinder unterrichtet? Ich habe andere Kinder unterrichtet immer. Ich mache mal Schläge. Na. Hey, was ist eigentlich mit der halben Honigwaffel? Ah ja, nimm. Ja, ich erklang's nicht. Ja, bitte mit dem Zahn. mit der Zehe lässig rüber. Mit der Zehe. Ich finde das Ungarische so schöne Sprache. Findest du nicht, das ist Hansi? Nicht Ungarisch. Was denn? Ich kann einen Ansatz auf Ungarisch. Nämlich? Ich muss ihn ablesen. Ich kann nicht auswendig. Es ist irgendwas mit Nemnememti. Scheget hast Popo, glaube ich. Nemnememti irgendwas. Ich suche ihn schnell. Immer eingespeichert. Falls mir jemand mal schnell was fragt. Mhm. Auf Ungarisch habe ich das immer da. Habe ich mir gedacht. Während du da auf deinem Bildschirm schaust, werde ich erzählen von meinem Türkischkurs. Ja, die genau. Suffixhölle. Neues aus der Suffixhölle. Ja, ich habe es abgebrochen. Wie? Du hast abgebrochen? Ja. Oje, wieso? Ja, darf man sagen, der Lehrer war jetzt nicht so cool. Okay. Er war total nett, aber mir war halt einfach das pädagogische Konzept, das er gehabt hat. Nicht. Okay. Also, kannst du einen Satz auf Türkisch sagen? Ja. Okay. Clint Eastwood nememti mega shegetet. Clint Eastwood hat einen riesengroßen Puppe. Nein, das heißt, Clint Eastwood kann dir nicht den Arsch retten. Ja, okay. Ich dachte, er hat einen großen Colt oder so. Ja, ich habe mal gedacht, eine amtliche Gewürzgurke. Und da lachen die Buben. Penis. <Ja. lacht> Aber du hast ja heute schon einmal gesagt, wenn du mal Kinder hast. Ja, ist super. Wie was sagst du denn deinen Sohn? Wie nennst du dann deinen Penis? Was sagst du dann? Wahrscheinlich nicht Schwanz. Nicht, gell? Nee, ich hab das Glied. Wort. Glied wahrscheinlich. Ich habe mir aber das noch keine Gedanken gemacht. Ah, ich schau, ich dauernd. Ja. Obwohl ich keine Kinder in Aussicht, aber. Pimperl. Pimperl. Echt? Ich würde Pimperl dazu sagen. Pimperl. Okay. Pimperl. Ich sag so auch Pimperl dazu, also warum sollte ich das ändern? Okay. Ich habe eine Bekannte, die sagt immer Pipi gehen, wenn sie aufs Klo muss. Pipi gehen, ja, das sage ich auch manchmal. So Lulu. Ja, ja. Also das ist jetzt nichts. Und ich habe eine Bekannte, die ist Deutsche und die hat einmal gehört, dass wir Österreicher brunzen sagen. Ja, und sie hat das dann in der Firma gesagt, brunzen. Ich geh mal brunzen. Das heißt ja Brunzbuschen zusammen duschen. Mein Gott. Wow. Es sinkt für sie das Niveau. Wie weit gehen wir noch einmal? Man weiß es nicht, gell? Also, ja. Penis, jetzt reden wir über Penis. Geschichte aus dem Leben. Aus dem Leben, Geschichten aus dem Geborgen im Gemeindebau. Wie sitzt im Gemeindebau? Wir sind im Gemeindebau, ja. 1932. Mit Fernwärme. Viel Wärme, gell? Ja, ich finde es eigentlich ganz nett. Also, das bedenkst du. Wenn das Wort eigentlich nicht wäre. Aber du hast Internet. 3 Webgate, 2. Ja. Ist mein Code auch noch? Nein, passt schon. Ah, oh, wow, Internet. Magst du meinen Code haben? Angeblich sind die Biene sorgt dafür, Japaner, dass wir nicht aufgekommen sind. Nein, es muss bleiben. Unten bleiben. Es muss unten bleiben. Ich sitze am Boden, also. Code. Boah, da wird es geschnitten werden. Das Codieren. Coden. Oh je. Sollen wir mal schauen, was wir noch da haben? Mein Hirn hat sich schon ausgeschalten. Soll ich glaube, wir haben eh schon alles besprochen. Nein, jetzt kommen meine. Ah, du hast dort am Klo hast eine Weltallkarte, wie unser Universum entstand. Aha. Also, ja, ich habe Raumfahrt, Werbung und Impfen. Wollt ihr über das reden oder haben wir einen Hut drauf? Puh, Impfen war das letzte Jahr. Und meine Krankenschwester hat immer ein bisschen Spaß dabei, finde ich, wenn es mich sticht. Deine Schwester ist Ärztin. Krankenschwester. Krankenschwester. Nicht meine Schwester. Was gibt's Wissenswertes über das Weltall? Was ist denn? Seid ihr, ich habe mir nämlich den Marsianer angeschaut, den Marsch. Stimmt, die hat man zur Hälfte angeschaut. Geiler die Film, oder? Du hast den nicht zur Hälfte ausgeschaut. Du hast den Kino ausgegangen, oder? Nein, du hast der Stream abgebrochen und dann haben wir gedacht, na, will ich nicht, interessiert mich nicht. Nee, der war doch gut. Nein, da war mir zu lang. Zu lang? Ja. War awesome. Irgendwas anderes haben wir angeschaut, der hat mir besser gefallen. Ich habe vergessen, wie er geheißen hat. Ja, ich weiß nicht. Van Helsing wahrscheinlich. Nein, ich habe mir die 6. Staffel von Community zur Hälfte angeschaut. Die 6. Staffel? Die halbe 6. Staffel, genau. Ist das gut? Ja, ist immer noch gut, ja. Ah, okay, ich habe mir die 5. auch mal angeschaut. Chevy Chase ist nicht mehr dabei. Ja. Der Dunkle ist auch nicht mehr dabei. Der Danny Glover oder wie der nicht heißt, weiß ich nicht. Glover heißt er. Hm. Ja. Jedenfalls, mein Raumfahrt-Thema ist eigentlich nicht fertig. Du Ablenker, du meine Geräte. Bitte. Seid ihr pro Raumfahrt oder Fliegenraum? Oder ist es euch scheißegal? Du, wenn Leute fahren wollen, sind sie auch viel fahren. Was ist, wenn es um Geld geht? Ja, das ist das Problem. Da bin ich im Moment, ich sollte nicht drüber reden. Nein, weil ich im Moment so... Wie so Sachen denken, was für das kriegt man zahlt. Das ist Weltall, oder was meinst du? Also, oder was du machst dann da? So Käse verkaufen. Für Käse, andere Sachen. Käse. Ich bekomme nicht mit, worüber sie redet jetzt, genau. Da geht was durch. Ja, nein, ich weiß es nicht. Ja, scheiß mal auf die Raumfahrt. Scheiß mal auf die Raumfahrt. Scheiß mal auf die Raumfahrt. Es ist sowieso, es geht halt nichts mehr, glaube ich, oder? Außerdem haben wir schon. Wir sollen das alles schneiden. Wir sollen das hier schneiden. Wir haben echt oft Bunzen und Budern. Ja, das darf man eh sagen. Wasch haben wir noch gar nichts gesagt, gell? Wasch haben wir jetzt das erste Mal. Darf man sagen? Das steht eh keiner. Wir wollen Kinder auch haben zuhören. Ja, aber wir haben nur 4 Zuhörer und innen. Aber du hast eh den separaten. Dein Podcast ist Parental Free, oder wie das heißt. Ja, Parental Free. Wir könnten aber jetzt an unsere Zuhörer einzeln grüßen. Lieber Peter. Lieber Ilvi. Wer ist noch? Lieber Josef. Mhm. Liebe Momo. Du hast noch keine Freunde dazu gebracht. Ah, liebe Birgit. Liebe Birgit, hast 5 Leute schon. Ui. Das schnallt auf, ey. Ja. Das wollte nichts. Bleiben Sie uns gewogen.